Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Zu meinen Devisen gehört eine ganz einfache. Mit Anstand über die Runden. Ich weiß, dass es schwierig ist, moralische Urteile abzugeben oder gar zu fällen. Man muss, wenn man moralisch urteilen oder gar fair urteilen will, das Ganze einer Situation kennen. Anderen gegenüber habe ich so viel Verständnis wie nur irgend möglich und im Zweifelsfall lasse ich mildernde Umstände gelten. Der Mensch ist ein angefochtenes und anfechtbares Wesen und er wäre kein Mensch, wenn er sein ganzes Leben ohne den Schatten irgendeiner Fehlleistung hinter sich bringen könnte. Und da wiederum vertraue ich ganz entschieden darauf, dass der liebe Gott kein Buchhalter ist und auch kein Jurist. Und das beruhigt mich ungemein. Dieses Lebensmotto notiert Ottfried Preußler im Juni 1987, mit 63 Jahren. Als junger Mensch hatte er Krieg und Gefangenschaft erlebt und war in den 50er und 60er Jahren zu einem erfolgreichen Autor geworden, dessen Geschichten auch heutzutage noch sehr geliebt werden. Das kleine Gespenst will etwas, was eigentlich gar nicht möglich ist. Also, dass das unbedingt auch mal die Welt bei Licht sehen wollte. Mir hat die kleine Hexe super gut gefallen, weil die so gerne auf die Walpurgisnacht wollte, aber dann ja nicht durfte, weil sie noch zu jung war. Und dann wurde sie eine gute Hexe und das fand ich gut. Ich fand Kleiner Wassermann gut, weil er war so neugierig und ist dann an die Oberfläche gegangen. Und im Winter hat er sich gewundert, wieso er nicht raus konnte. Vor 100 Jahren wurde Ottfried Preußler am 20. Oktober 1923 geboren. In meinen Geburtspapieren stand selbstverständlich geboren in Reichenberg in Böhmen. Dies war der Name meiner Heimatstadt. Es gab für Reichenberg, wie für jeden Ort in Böhmen, auch einen tschechischen Ortsnamen. Da hat man nach 1918 auch bei kleinsten Orten größten Wert drauf gelegt und der heißt Liberec. Und unter dieser Bezeichnung ist meine Heimatstadt, die heute eine tschechische Stadt ist, zum Unterschied von damals, auch auf den Atlanten zu finden. Die Gegend um Reichenberg war für ihre Tuchmacherei berühmt. Ebenso für unzählige Geschichten, wie zum Beispiel die Rübezahlsage. Ottfried Preußler kommt aus einer Familie mit einer langen Erzähltradition. Für Preußler kann man sagen, sind die Kindheitserfahrungen fundamental für sein gesamtes Werk. Also die Tradition, die Kultur, die Geschichte, in diesem Fall beispielsweise des Riesen- und des Isargebirges. Die Mutter ist ja Lehrerin und der Vater hat mit Heimatgeschichte sehr viel zu tun. Und insofern ist er vom Vater selbst früh mit Geschichten, mit Märchen, mit Sagen konfrontiert worden. Carsten Gansel, Professor für neuere deutsche Literatur und Autor des Buches »Kind einer schwierigen Zeit«, Ottfried Preußlers frühe Jahre. Das ist also die eine Seite. Und die andere Seite wäre jetzt, und da sind wir bei einer zentralen Frage, die dann das betrifft, was Preußlers Texte für Kinder wirklich auszeichnet. Das Herkommen würde ich verorten, also sowohl beim Vater, da sind es die Stoffe, und bei der Großmutter, die ihm ja Geschichten erzählt hat, also dem Ottfried Preußler und seinem jüngeren Bruder. Sie hat das mündlich gemacht und sie hat gesagt, dass sie das aus einem großen Buch hat. Und dann fiel den Jungen auf, dass sie die Geschichten und Märchen und Sagen, die sie ihnen mitgeteilt hat, dass die modifiziert wurden. Das merken Kinder ja sofort, wenn man Kindern ein Märchen erzählt, also aus dem Gedächtnis und dann vielleicht zwei Tage später nochmal erzählt, dann können die sofort sagen, aber vorgestern hast du das so und so erzählt. Genau das passiert hier auch. Und dann sagen sie, ja, sagt die Großmutter, das Buch habe ich jetzt nicht dabei. Ja, ob sie das nicht mal mitbringen kann. Sagt sie, ja, das ist gar nicht so einfach, also das habe ich gerade verborgt und so weiter. Und dann gibt es von Preuß also auch die Aussage, sie haben das große Buch nie gesehen und sie haben dann aber auch nicht die Großmutter permanent versucht auszufragen. Sie haben das einfach auf sich bewenden lassen. Und er sagt, das wichtigste Buch, das ist das Buch, was er nie in der Hand gehabt hat, also das Buch von der Großmutter Dora. Nach dem Vorbild der Großmutter tritt Ottfried Preußler ebenfalls als freier Geschichtenerzähler vor seine jungen Zuhörer. Warum gibt es keine Hutzelmännchenfrauen? Es gibt sie nicht, was nichts gegen die Frauen heißt. Es gibt halt keine Hutzelmännchenfrauen. Es gibt aber, wenn es euch tröstet, zumindest in meiner Heimat, wo ich als Kind gelebt habe, die sogenannten Moosweiberl. Es wird erzählt, dass auf einem Dorf oben im Gebirge ein armes Mädchen gelebt habe, das wohl keine Eltern mehr hatte und bei einer Familie von armen Leuten mit aufwuchs, die eine Ziege hatten. Und die Ziege musste gehütet werden und das Mädchen trieb die Ziege in den Wald hinaus, damit sie dort Waldgras rupft und satt wird und Milch gibt. Und dieses Mädchen, dessen Name gar nicht bekannt ist, das sitzt eines Nachmittags auf einer Waldwiese und seine Ziege frisst Gras und plötzlich kommt etwas Kleines und Verstruppeltes, etwas Graues und Moosfarbenes mit einer ganz hohen Stimme, die ich gar nicht nachmachen kann. Und das ist ein Moosweiblein gewesen. Und das Moosweiblein hat gesagt, Mädeli, magst mir nicht die Haare kämmen? Und da hat das Mädchen gesagt, ich habe keinen Kamm. Einen Kamm habe ich, hat das Moosweiblein gesagt und hat dem Mädchen einen Kamm in die Hand gedrückt. Und dann hat das Mädchen angefangen, das Moosweiblein zu kämmen. Und das war gar nicht einfach, denn die hatte also sich 100 Jahre nicht mehr gekämmt, mindestens, und hatte verstrubeltes Haar. Das war wie Draht, das ineinander geflochten war, grau und vielleicht auch ja, nur frisch gewaschen sowieso nicht. Und das Mädchen hat gekämmt und gekämmt und das Moosweiblein hat gesagt, nicht so fest, nicht so fest, tust mir weh. Und hat das Mädchen auch geschimpft und dann wieder, bist du noch nicht bald fertig? Das Mädchen hat das Moosweiblein gekämmt und hat immer mit einem Blick auf seine Ziege geschaut. Die Ziege dürfte ja nicht ausreißen in der Zwischenzeit. Und endlich, es ging schon auf den Abend, war das Moosweiblein gekämmt. Und das Mädchen hat ihr den Kamm zurückgegeben. Ah, kannst du behalten, hat das Moosweiblein gesagt. Brauche ich eh nicht. Und da hat das Mädchen von dem Moosweiblein den Kamm geschenkt bekommen. Und dann hat es seine Ziege nach Hause getrieben. Und was meint ihr, was gewesen ist, wie es den Kamm sich zu Hause angeschaut hat, den es da geschenkt bekam? Das war ein ganz gewöhnlicher, alter, schäbiger Hornkamm. Kein Pfifferling wert, aber zwischen den Zinken von dem alten Kamm, da ist ein Haar von dem Moosweiberl hängen geblieben. Und wie das Mädchen sich das Haar näher angeschaut hat, da ist es ganz, nicht aus Gold, aber aus Silber gewesen. Er bekommt also Texte mitgeteilt in einer mündlichen Überlieferung. Und genau das ist es ja, was Ottfried Preußler nachher auch macht. Nur einen Schritt weiter geht er. Er muss für die Texte, die er dann Kindern, also der Hotz und Potz wäre ja so etwas beispielsweise, oder auch der kleine Wassermann, die kleine Hexe, das sind Texte, in denen es ihm auf originäre Weise gelingt, von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit zu kommen. Und das wiederum, das ist eine Fähigkeit, über die nur ganz wenige verfügen. Manche meinen, dass das ganz einfach sei. Das Gegenteil ist der Fall. Also in der Tat, aus einem mündlich fixierten Text in die Schriftform, also in die Buchform zu kommen. Das ist ein großer Unterschied und das gelingt Ottfried Preußler und das macht ihn auch dann im weiteren Sinne so erfolgreich. Also hier liegt, glaube ich, ein Grund für seinen großen Erfolg bei Kindern oder dann auch Erwachsenen. Es war einmal ein Hutzelmann, der hieß Hörbe mit dem großen Hut. Sein Hutzelmannshaus stand weit draußen im Siebengiebelwald am Rand einer kleinen Lichtung. Die Hutzelmänner im Siebengiebelwald waren an diesen schönen, sonnigen Herbsttagen eifrig damit beschäftigt, Vorsorge für den Winter zu treffen. Die Winter im Siebengiebelwald waren lang und kalt. Wer dann nicht Hunger leiden und frieren wollte, der musste bei Zeiten darauf bedacht sein, dass es ihm nicht an Vorräten fehlte. Hörbe schob mit der linken Schulter das Reisig beiseite und trat ins Freie hinaus. »Der Wald ist so groß und die Welt so weit. Ist es da nicht völlig einerlei, welchen Weg ich nehme?« Er überquerte die Lichtung vor seinem Hause und wanderte auf gut Glück zwischen Farnkraut und Beerengesträuch in den Wald hinein. Der Hutzelmannspfad, dem er folgte, führte ihn eine Weile im Schatten dahin unter hohen Bäumen. Der Waldboden war mit Sonnenflecken gesprenkelt, und oben, zwischen den Wipfeln, schimmerte da und dort ein Stück blauen Himmels herein. Dann tat sich die Siebengiebelwiese vor Hörbe auf. Grün und golden strahlte sie ihm entgegen. Und wieder gleiste der Tau und wieder blinkte und blitzte es von den Blättern und Rispen wie tausendmal tausend Perlen und Edelsteine. »Bei meinem großen Hut«, dachte Hörbe, »die Welt ist so schön und hell wie am ersten Tag.« Er war nicht gerade ein großer Sänger, der kleine Wandersmann. Trotzdem begann er zu singen. »Welt, Welt, Welt«, sang er, während er in den funkelnden Tag hinausschritt. »Wie schön ist es, auf der Welt zu sein! Oh Wunder, dass es mich gibt!« Er sang es aus vollem Herzen. Er sang es aus Dankbarkeit. Und er hätte vermutlich noch lange weiter gesungen, wenn sich nicht aus dem Wald eine mürrische Stimme hätte vernehmen lassen, die ihn zurechtwies. »Was singst du da, Hörbe? Was für blödes Zeug ist das? Seit wann ist es schön, auf der Welt zu sein, wo das Leben doch weiter nichts ist als Mühe und Plage?« Das war Nörgelsef, der da geraunzt hatte. Nörgelsef, der an allem und jedem etwas herumzunörgeln fand, besonders an seinen Nachbarsleuten. Das Buch Hörbe mit dem großen Hut ist für mich deswegen eine schöne Geschichte, weil man hier auch Preußlers Nähe zu Eichendorff eigentlich spüren kann. Ja, das beginnt ja wie aus dem Leben eines Taugenichts. Der junge Mann, der keine Lust hat, arbeiten zu gehen, die Sonne scheint und im Grunde dann alles liegen lässt und sich auf den Weg begibt, dann auch keine Partnerin, sondern einen Freund findet, zurückkehrt. Ja, und in dem Buch ist eigentlich auch ganz schön, dass Preußler viele vergessene Berufe auch nennt, Handwerksberufe, die er vielleicht noch auch so aus seiner Kindheit kannte. Und er hat natürlich auch den Figuren Namen gegeben, wie er sie aus seiner Kindheit kannte. Also Nörgelsef zum Beispiel ist ja so ein Name, wie man ihn in Nordböhmen dann gerne auch verwendet hat. Andrea Weinmann vom Institut für Jugendbuchforschung der Universität Frankfurt. Der erste Band mit Geschichten von Hörbe erschien 1981. Preußlers Figuren und Dialoge der Geschichten sind einfach und typisiert. Ob es das arme, hilfsbereite Mädchen bei den Moosweibern ist oder der zum Lachen reizende, schlecht gelaunte Nörgelsef, der seine Umgebung nie verlässt. Das wohl bekannteste Buch ist der Räuber Hotzenplotz. Die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz kann man eben auch als Kasperletheater aufspielen. Also an meinem Geburtstag, dann saßen wir immer alle davor mit dem Kasperl. Und ja, und dann haben wir die Geschichte damit nachgespielt. In meinem Elternhaus gab es einen geräumigen Dachboden. Wenn wir draußen nicht herumreiten oder Skifahren konnten, dann haben wir Regentage, Schlechtwettertage weitgehend auf dem Dachboden verbracht. Da hatten wir eine ständige Kasperlbühne, das heißt eine Wäscheleine gezogen und Decke drüber gehängt. Der eine Teil der Nachbarskinder saß vor der Decke und schaute zu, der andere stand oder hockte dahinter und spielte Kasperltheater, zum Teil mit selbstgemachten Puppen. Es waren unendlich lange und immer wieder unendlich spannende und unendlich lustige Stücke. Auf dem Kasperltheater ist der Räuber, aber er bleibt anonym, er hat keinen Namen. Für den Räuber brauchte ich einen Namen, wenn ich von ihm erzählen wollte. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe so lange herum gerätselt, habe mir eine Liste gemacht von allen möglichen in Betracht kommenden Namen von Pistolinski und Pistolatski, bis mir dann plötzlich der Name Hotzenplotz einfiel und der war es einfach. Das war der Name, der auf ihn passte wie der Rumpelstilzchen auf Rumpelstilzchen. Später schreibt Ottfried Preußler, er habe mit dem Räuber Hotzenplotz an ein erzähltes Kasperltheater gedacht. Der Weg habe somit vom Puppentheater, wie es auf Jahrmärkten und in Kinderstuben gespielt wurde, weiter zum Puppentheater zwischen zwei Buchdeckeln geführt. Er meint sogar einen Zusammenhang zwischen dem Kasperltheater und der burlesken italienischen Stegreifkomödie der Renaissancezeit zu sehen. Die Nähe zum Stegreiftheater kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Theaterspiel, das Kasperspiel in der Kindheit ist ja das eine, aber als Preußler den Hotzenplotz schreibt, ist er ja schon ein erwachsener Mann. Der erste Band erscheint 1962 und er hat in der Nachkriegszeit selbst auch intensiv Theater gespielt und hat auch gerade diese Stegreiftheater-Tradition, wenn er sie nicht schon aus der Jugend kannte, tatsächlich auch nochmal kennengelernt und für sich erprobt und war da, glaube ich, auch ganz beschlagen. Und insofern kann man sich vorstellen, dass er auch diese Tradition mitgenommen hat, als er dieses Buch geschrieben hat. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt. Die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie »Alles neu macht der Mai«. Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemalen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt. Und eben wollte sie weitermalen, da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief: »Her mit dem Ding da!« Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwickel. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine rote Feder steckte, und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. »Her damit, sage ich!« Aber Großmutter ließ sich nicht bange machen. »Erlauben Sie mal«, rief sie entrüstet, »wie kommen Sie da herein? Und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich?« Da lachte der fremde Mann, dass die Feder an seinem Hut nur so wackelte. »Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach.« Jetzt erst sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel und 7 Messer steckten. »Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz?« »Der bin ich«, sagte der Mann mit den 7 Messern. »Machen Sie keine Geschichten. Das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle.« »Aber die gehört Ihnen doch gar nicht.« »Pappalapapp«, rief der Räuber Hotzenplotz. »Tun Sie gefälligst, was ich von Ihnen verlange. Ich zähle bis 3.« Und er hob die Pistole. »Bitte, nein«, sagte die Großmutter. »Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man dran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied.« »Eben deshalb«, knurrte der Räuber Hotzenplotz, »ich will auch eine solche Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man daran kurbelt. Geben Sie schon her!« Da tat die Großmutter einen tiefen Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. In der Geschichte vom Räuber Hotzenplotz wird der Räuber Hotzenplotz ja tatsächlich als eine furchterregende Figur eingeführt, der ja auch gleich die Großmutter beraubt und ihr diese schöne Kaffeemühle stiehlt. Aber es wird doch auch im Text gleich deutlich, dass er eigentlich auch so eine sehr kindische Ader hat, so dieses »Ich will die aber haben«, so dass er eigentlich von Anfang an so eine ambivalente Figur ist, einerseits furchterregend, aber andererseits eben auch kindisch, unzivilisiert, unangepasst, lebt nach dem Lustprinzip, tut nur, was er will, außer seinen Beruf natürlich, ne? Das ist natürlich so eine erwachsene Seite an ihm. In der Kinderliteratur der 50er Jahre findet man viele Räuberfiguren, die eigentlich Kinder darstellen. Also das ist tatsächlich eine breite Tradition, dass Räuberfiguren häufig Kinder verkörpern. Ich habe mich eher vor dem Petrosilius Zwackelmann gefürchtet, weil irgendwie der Zauberer, der verzaubert und der Räuber, der raubt, nur dann fand ich das Zaubern immer irgendwie schlimmer. Also die haben die Mützen vertauscht, weil der Kasperl schlauer ist immer als der Seppel, weil der Seppel eher so ein bisschen dösig ist. Der Kasperl hat den Zwackelmann die Namen vertauscht. Also der hat immer den Namen, also andersrum immer gesagt. Der Hotzenplotz ist natürlich bei Kindern auch deswegen so beliebt, weil er sehr lustig ist. Also lustig und spannend sind die Geschichten vom Hotzenplotz und die Komik resultiert wirklich zu einem großen Teil aus so Slapstick-Einlagen. Jemand verkleidet sich, die Hüte werden getauscht und man denkt, das ist jetzt eine andere Person. Aber ein großer Teil der Komik resultiert tatsächlich eben auch aus dieser Sprachkomik. Und da geht's viel darum, dass Namen verdreht werden, sowohl die Namen von Petrosilius Zwackelmann, dem großen und bösen Zauberer, aber natürlich auch von Räuber Hotzenplotz. Die Namen laden zum Verdrehen ein. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das die beiden gefährlichen Figuren sind, die Autoritätsfiguren. Und da ist es natürlich auch mit einem bestimmten Vergnügen verbunden, wenn man deren Namen dann so verdreht. Es wird auch sehr schön gespielt mit verschiedenen Berufen, Berufsbezeichnungen, die sehr verdreht werden. Also das ist eine Art von Komik, die in der Forschung als freie Komik bezeichnet wird, die wirklich von dieser Kontextverschiebung auch lebt. Ein Wort wird verändert, aber nicht so, dass es ganz anders ist, sondern man erkennt immer noch, wie es ursprünglich war. Und aus dieser Verschiebung entsteht dann gerade für Kinder dieses Gefühl der Komik. Zu dieser freien Komik gehört zum Beispiel auch eine Szene, die ich ganz schön finde. Der Räuber Hotzenplotz wird in einen Gimpel verzaubert und in einen Käfig gesetzt. Wachtmeister Dimpfelmoser war hinter dem Schreibtisch hervorgekommen und machte ein strenges Amtsgesicht. Ich muss sagen, es reicht mir. Nun habe ich ganz umsonst einen Bogen Kanzleipapier vollgeschrieben. Konntet ihr nicht eine Weile früher kommen? Das war leider nicht möglich, Herr Wachtmeister, sagte Kasperl. Aber wir haben Ihnen dafür etwas mitgebracht, was Sie freuen wird. So, fragte Wachtmeister Dimpfelmoser. Jawohl, sagte Kasperl, den Räuber Hotzenplotz. Sapperlott, rief der Wachtmeister überrascht. Und wo habt ihr ihn? Hier, sagte Kasperl. Er trat an den Schreibtisch und stellte den Vogelkäfig darauf. Aber Wachtmeister Dimpfelmoser bekam einen Wutanfall. Was? Schrie er. Wie? Wofür hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich lass mir das gefallen? Ich bin eine Amtsperson. Mach deine blöden Späße mit wem du magst, aber nicht mit mir. Wer sich über mich lustig macht, kommt ins Loch. Sachte, sachte, Herr Wachtmeister, sagte Kasperl und drehte den Wunschring. Ich wünsche mir, dass aus dem Gimpel im Vogelkäfig wieder der Räuber Hotzenplotz wird. Augenblicklich erfüllte sich auch der dritte und letzte Wunsch. Wo der Gimpel gesessen hatte, stand nun der Räuber Hotzenplotz. Er stand mitten auf Wachtmeister Dimpfelmosers Schreibtisch. In Hausrock und Strumpfsocken stand er da. Und sein Kopf steckte bis an die Ohren im Vogelkäfig. »Hey, Sie!« schimpfte Wachtmeister Dimpfelmoser. »Herunter von meinem Schreibtisch! Was fällt Ihnen ein, da hinaufzusteigen? Wo kommen Sie plötzlich her und wer sind Sie denn?« »Aber, Herr Wachtmeister«, sagte Kasperl, »das ist doch der Räuber Hotzenplotz. Wollen Sie ihn nicht festnehmen?« Mit dem Hotzenplotz wurde Preußler weltberühmt. Allein die Hotzenplotz-Bücher sind in 34 verschiedene Sprachen übersetzt worden. Auf Finnisch gefällt mir der Name besonders, da heißt er Ruhevere Hurjahanka. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ruhevere Hurjahanka. Preußler war ja eben selbst von diesem Erfolg seiner Kinderbücher in aller Welt auch erstaunt und hat sich das damit erklärt, dass alle Kinder, egal wo sie groß werden, als Kinder zunächst alle gleich sind. Eine internationale Nation hat das, glaube ich, genannt. Um zu sagen, für Kinder spielen solche Dinge wie, in welchem Land wachsen sie auf, mit welcher Sprache wachsen sie auf, in welcher Gesellschaft wachsen sie auf, dass das für Kinder in einem bestimmten Alter gar keine Rolle spielt. Da sind sie Kinder, die fantasiebegabt sind, die in die Welt hineinwachsen, denen man deswegen auch bestimmte Dinge mitgeben sollte. Auf jeden Fall Fantasie und Humor natürlich. Das war für Preußler ganz wichtig. Und so hat er sich erklärt, dass die Bücher in alle Welt übersetzt worden sind und da auch ihr Publikum gefunden haben. Der Räuber Hotzenplotz ist aber auch mit Preußlers Heimat verbunden. Ist der Hotzenplotz also gar nicht Preußlers Erfindung? Nein, der Räuber Hotzenplotz wohl, aber der Name nicht. Das ist der Name eines kleinen Städtchens im mährischen Schlesien. Heute heißt es Ossoblacha und auch eines Flüsschens Hotzenplotz. Auch damit habe ich ein Stück geografische Namenstradition mit herübergenommen, wobei mir die Hotzenplotzer zunächst gar nicht so sehr dankbar waren dafür. Ich habe einige sehr zweifelhafte Briefe gekriegt, habe sie dann damit beantwortet, ja, Leute, was wollt ihr denn? Der Name Hotzenplotz, wäre er je in Japan bekannt geworden, wenn ich ihn nicht verwendete, das hat sie dann beruhigt. Preußlers Kinderzeit in Reichenberg war zweisprachig, auch wenn die Familie sich als Deutsch verstand. Mein Vater war als Lehrer ja tschechoslowakischer Staatsbeamter und wir waren nicht deutschnational, wir waren ein deutsches Haus. Natürlich waren wir besonders sensibel in manchen Bereichen. Schauen Sie, wenn Sie als kleiner Junge aufwachsen in einer Stadt, in der Deutsch gesprochen wird. Ich habe kaum, außer in der Schule, ein tschechisches Wort in Reichenberg gehört, aber jede öffentliche Tafel, ob das nun die Haltestelle der Straßenbahn war, da stand eben oben Sastavka. Und drunter stand Haltestelle. Und über jedem Gasthaus stand oben Hostinetz und unten Gasthaus. Und über jedem Amt und jeder halbamtlichen Einrichtung stand der tschechische Name oben und unten der deutsche. Das trägt nicht gerade sehr dazu bei, dass man sich jener Regierung gegenüber außerordentlich verbunden fühlt, die einem sowas zumutet. Eine Aktennotiz besagt, dass Preußlers Vater, der eigentlich Syrovatka hieß, am 16. Dezember 1941 den Familiennamen ändert. Der Hilfsschullehrer Josef Syrovatka in Reichenberg, Pestalozzi-Straße 18, geboren am 27.05. in Reichenberg, führt anstelle des bisherigen Familiennamen Preußler. Diese Änderung des Familiennamens erstreckt sich auf die Ehefrau und diejenigen minderjährigen Kinder des Genannten, die unter seiner elterlichen Gewalt stehen. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Meine Mutter gehörte zu jenen früh emanzipierten Frauen, die während des Ersten Weltkrieges ihre Laufbahn als Lehrerin begonnen hat, später Fachlehrerin wurde, also sich qualifiziert hatte in den Fächern Deutsch und Geschichte, glaube ich, für eine Bürgerschule. Das der heutigen Realschule entspricht. Mein Vater war, wie man heute sagen würde, Sonderschullehrer. Damals hieß es Hilfsschullehrer. Er hat eine wissenschaftliche Laufbahn in Österreich ausgeschlagen. Er war schwer verwundet im Ersten Weltkrieg und hat im Kriegsarchiv in Wien gearbeitet, hätte übernommen werden können, ist aber dann nach Hause gegangen, weil er meinte, da gehört er hin und war Hilfsschullehrer. Große materielle Segnungen hatten wir nicht, aber wir hatten, und das war für uns Kinder sehr wichtig, meine Eltern hatten ein eigenes Häusel sich gebaut. Es war aber insofern ein sehr anregendes Elternhaus, als meine Eltern beide literarisch sehr interessiert waren. Meine Großmutter, Vaters Mutter, war eine großartige Geschichtenerzählerin. Und der Vater hatte eine Privatbibliothek sich erschrieben, zum großen Teil durch Rezensionen von einigen 6000 Bänden, zu der wir als Kinder von Anfang an Zutritt hatten. Einzige Bedingung, jedes Buch wieder an seinen Platz. Und da kam so eins zum anderen. Wir hatten auch in Reichenberg ein sehr erstaunliches kulturelles Angebot. Wir haben ein eigenes Stadttheater. Da habe ich alles, was man an Klassikern sehen konnte, gesehen. Wir hatten Konzerte, wir hatten bedeutende Bibliotheken, Spezialbibliotheken, auch naturwissenschaftlicher, vor allen Dingen auch kunsthistorischer Art, von denen ich schon als Bub Gebrauch gemacht habe. Herkunft, Werdegang, emotional, geistig, Charakter und Neigung. Und wenn wir uns nach diesem Gesichtspunkt Ottfried Preußler anschauen, dann wird man zu jedem dieser Aspekte etwas Besonderes sagen können und alle zusammen machen eben den wunderbaren Autor Ottfried Preußler aus. Und wenn man versucht, sein Rätsel zu lösen, dann muss man sich schon die Mühe machen, vorurteilsfrei gewissermaßen seine Herkunft, seinen Werdegang, seinem emotionalen, geistigen Charakter und wenn man so will, auch seinen Neigungen nachzugehen. Das Schulsystem aus der Habsburger Zeit wurde auch im tschechisch regierten Staat beibehalten. Es gab die Volksschule, die besuchte man normalerweise 5 Klassen. Dann kam entweder die Bürgerschule, die entspricht heute etwa der Realschule, oder die Mittelschule, die dem Gymnasium entsprach und zur Matura, also zum Abitur führte, und dann die Hochschule, das waren die Universitäten. Und unsere Schule war eine deutsche Schule, allerdings war meine erste Fremdsprache, die wir schon, glaube ich, in der 3., mit Sicherheit aber in der 4. Klasse auf dem Stundenplan hatten, war Tschechisch. Ottfried Preußler ist 15 Jahre alt, als mit dem Münchner Abkommen im September 1938 beschlossen wird, dass das Sudetenland unter das Protektorat des Dritten Reiches kommt. Na, wir haben uns nicht nur gefreut, wir haben gejubelt, wir waren begeistert, gerade wir jungen Kerle. Wir hatten den Eindruck, da sei ein Kapitel Geschichte korrigiert worden, das aus unserer damaligen Perspektive einfach falsch gelaufen war. Und wir hatten die feste Überzeugung, hier sei Unrecht zurechtgerückt worden. Eine große Rolle spielt die Politik zu dem Zeitpunkt noch nicht für den jugendlichen Preußler. Er schreibt Gedichte, aber keine politisch geprägten, sondern Liebeslyrik. Ottfried Preußler hat ja sehr früh angefangen, erste Gedichte zu schreiben. Im Herbst 1940 ist es ja so, dass für seine Tanzstundenpartnerin die Gedichte entstehen. Also für Annelies Kind, die dann ja, wie wir wissen, auch seine spätere Frau sein wird. Man merkt hier, dass Ottfried Preußler ein ausgezeichneter Schüler war und der Deutschunterricht für ihn wichtig gewesen ist. Wenn man die Gedichte genauer anschaut, dann kann man, glaube ich, durchaus recht schnell die dahinterstehenden Traditionen erkennen. Also das sind natürlich die klassischen Gedichte, die auf dem humanistischen Gymnasium eine Rolle spielten. Der Taucher, die Glocke, die Bürgschaft. Dann natürlich das Volksliedhafte, was ja auch im Deutschunterricht nicht nur in der Gymnasien eine Rolle spielt. Im Alter von 18 Jahren veröffentlicht Ottfried Preußler Sonette zu Kulturdenkmälern, die er gesehen hat. So zum Beispiel St. Veits Dom in Prag. Das Unaussprechliche zu Formen fassend, in Säulen jubelnd wie mit 1000 Stimmen und Ranken, die sich schneidend überklimmen, von Sehnsucht nach der Höhe tönend lassend, aus spitzen Fenstern, deren Gläser glimmen, in schlanken Pfeilern, die sich strebend einen, aus ungezähltem Maßwerk, Bogensteinen, dem steilen Dachgebälk mit scharfen Kimmen, zu einem großen Chor zusammenklingend, und frei von allem hergebrachten Gemeinen, sich aus der eng begrenzten Welt des Kleinen empor ins Freie, in den Himmel schwingend. So wächst der Dom ins Licht hinauf und steht als seines Schöpfers ewiges Gebet. Er nutzt die Form des Sonetts. Das Sonett ist ja etwas, was sehr strenge Formen hat und auch deswegen ist es notwendig, macht ausgesprochen konzentriert zu arbeiten an der Form. Man kann jetzt nicht einfach, sagen wir mal, aus dem Sonett aussteigen, dann ist es keins mehr. Und so entstehen ja dann auch wirklich sehr schöne Sonette, von denen man heute auch noch sagen würde, guck an, dieser junge Mann hat wirklich Talent. Trotz des Protektorats bleibt die tschechische Sprache in der Schule Pflicht. Ich war der letzte Jahrgang, der noch im Dritten Reich bereits während des Krieges in Tschechisch maturieren musste. Am 25. März 1942, drei Tage nach dem Abitur, wird Ottfried Preußler einberufen und zum Kriegsoffiziersbewerberlehrgang nach Sachsen geschickt. Statt zum Studium nach Prag zu ziehen, geht er als Leutnant der Reserve an die Front. Wenn Frühlingssonne deine Wangen streichelt, du meiner bittersüßen Sehnsucht Land, und deinen Birken, deinen Buchen schmeichelt, dann ist es meine Liebe, die dich fand und die auf deine Hügel niederschaut, wie in das Antlitz einer jungen Braut, wenn Sonne leuchtet, mein geliebtes Land. Dieses sehnsuchtsvolle Gedicht nach seiner verlorenen Kinderheimat in Böhmen schreibt Ottfried Preußler, als er seine Heimat für den Einsatz an der Front schon lange verlassen hatte. Wir müssen schon im Hinterkopf haben, dass wir es hier mit einer Generation zu tun haben, die ja Bestandteil dessen gewesen ist, Akteure letztendlich eines Vernichtungskrieges gegen den Osten. Also in diesem Fall gegen die Sowjetunion. Also die Frage, was haben die da in Bessarabien zu suchen, das ist ja eine Frage, die man sich logischerweise nicht nur stellen kann, sondern stellen muss. Preußler hat in diesen Jahren wie viele andere Schreckliches erlebt. Er weiß aber natürlich auch ganz genau, wie viel Schreckliches er und seine, sagen wir mal, im weitesten Generationsgefährten den anderen angetan haben. Viele Jahre später wird Preußler diese Zeit in seinem autobiografischen Fragment »Bessarabischer Sommer« verarbeiten. In seiner Zusammenfassung zum Text heißt es: »Bessarabien, Sommer 1944. Trenkler, damals noch keine 21, ist Leutnant und Kompanieführer im Feldersatzbataillon der 264. Infanteriedivision, das zurzeit in der von der Zivilbevölkerung evakuierten Ortschaft Kemisene liegt, etwa 5 Kilometer hinter der Front. Die Offiziere des Bataillons haben Befehl, das FEB als besonders schlagkräftige Truppe aufzubauen, die nach dem Willen des Divisionärs von Lindstedt notfalls als Feuerwehr eingesetzt werden soll. Die Nacht war kalt, wie in Bessarabien häufig um diese Jahreszeit. Sie froren in ihren nassen Sachen so jämmerlich, dass an Schlaf kaum zu denken war. Die Männer lagen zu dreien, zu vieren neben den abgesoffenen Schützenlöchern eng aneinander gedrängt. Von Zeit zu Zeit wechselten sie die Plätze. Wer außen gelegen hatte, durfte für eine Weile nach innen zum Aufwärmen. Trenkler, eigentlich nur für den ersten Zug verantwortlich, hatte das so befohlen. Im Übrigen war es nicht Trenklers Sache, sich über die große Lage Gedanken zu machen. Das war Sache der Generäle und ihrer Stäbe. Er selbst war für seine Leute, für seinen Abschnitt verantwortlich, und das reichte ihm. Das Thema Selbstmord war im Gespräch unter Kameraden hin und wieder zur Sprache gekommen während der letzten Jahre. Auch Hauptmann von Rantzau hatte sich seinerzeit auf der Kriegsschule mit dem Thema befasst, allerdings mehr aus der Sicht des Truppenführers. Der Selbstmord eines Soldaten, so Hauptmann von Rantzau, sei gleichzusetzen mit Fahnenflucht, bewerkstelligt durch vollendete Selbstverstümmelung. Desertion also. Selbstmörder werden nach Kriegsrecht als Deserteure behandelt. Das bedeutet im Einzelnen keinerlei militärische Ehren am Grab, keinerlei Ansprüche für die Hinterbliebenen. Während des Einsatzes im Krieg verfasst Preußler unterschiedliche Gedichte. In der ersten Zeit bei den Frontgedichten, wenn man sie genauer sich anschaut, da sind das Liebesgedichte und Gedanken an die Heimat. Und das ist, glaube ich, auch ganz klar. Der hat gerade die Verlobte verlassen und ist nun in einer fast ausweglosen Situation, was der Krieg letztendlich ist. Und da spielt natürlich Liebe eine Rolle und da spielen auch Gedanken an die Heimat eine Rolle. Verlassen sein im fremden Land? Schau's doch über mir der gleiche Himmel ausgespannt, grad wieder heim bei dir. Und ganz dieselben Sterne stehen wie über deinem Haus. Ich brauch ja nur hinaufzusehen und kenn mich schon wieder aus. Das Gedicht an seine Verlobte klingt beinahe wie der Anfang von einem Text von Heinrich Heine. Ich hab heut Nacht von dir geträumt. Und sag es ohne Hehl. Drum bin ich auch so aufgeräumt, so munter und fidel. Ich hab heut Nacht von dir geträumt, als wär ich wirklich wach. Und alles, was ich je versäumt, ei nun, das holt ich nach. Ach du, wie war das wunderschön, nach dieser langen Zeit mit dir sich flink im Tanz zu drehen und deine Augen hell zu sehen vor lauter Fröhlichkeit. Ach du, und vorhin hielt ich gar den Feldrock in der Hand, ob nicht ein feines blondes Haar zum Zeichen, wo ich nächtens war, sich auf dem Tuche fand. Zwei Jahren an der Front gerät Preußler in sowjetische Gefangenschaft. Zu diesem Zeitpunkt ist er 20 Jahre alt. Dieser junge Mann, der in einer Befehlsfunktion agiert, er ist nämlich zum Leutnant ernannt worden. Dieser junge Mann befindet sich jetzt in Gefangenschaft. Und die Texte, die er dort geschrieben hat in der Gefangenschaft, die befinden sich in einem kleinen Heft. Dieses Heft hat aber nicht Preußler angefertigt, sondern das hat ihm ein Mithäftling 1980 geschenkt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Gedichte, die Preußler da geschrieben hat, dass die von Mund zu Mund gingen und die in der Gefangenschaft sich eingeprägt wurden. Soweit ich das übersehe, kommt die Gefangenschaft also explizit überhaupt nicht vor, sondern es finden sich wiederum Texte, die in einer volksliedhaften Tradition stehen, Kreuzreim beispielsweise, und die einmal ansprechen das Motiv, ja, der Wandlung. Dann geht es um Fragen der Toleranz im weitesten Sinne und es spielen wiederum Heimat und Kindheit und Jugenderinnerung eine Rolle in dieser, wenn man so will, Ausnahmesituation der Gefangenschaft. Das Volksliedhafte oder die Tradition des Volksliedes macht es natürlich möglich, diese Texte schnell und relativ leicht auswendig zu lernen. Ende August 1945 werden die Gefangenen aus Jelabuga in ein Silikatlager nahe der tatarischen Hauptstadt Kasan transportiert. Wie viele Mitgefangene im Lager ist Preußler aufgrund von Erschöpfung und Mangelernährung schwer an Ruhe erkrankt. Zur Erfahrung der Gefangenschaft, die Preußler gemacht hat, gehört natürlich auch diese Bedeutung des Essens im Hotzenplotz. Also in der Gefangenschaft haben die deutschen Gefangenen ja Hunger gelitten. Viele sind ja auch gestorben Hungers. Preußler hat irgendwo erzählt, dass sie sich dann immer vorgestellt haben, was sie essen. Und dieses Schwelgen im Essen, ja, der Pflaumenkuchen mit der Schlagsahne, die Bratwürste mit dem Sauerkraut, dann dieses Gelage am Schluss mit dem Räuber Hotzenplotz als Koch. Und dann wird ja auch immer beschrieben, es duftete so gut. Ja, das setzt dann ja auch so diese Fantasien frei. Und es endet immer damit, dass Kasperl und Seppel essen, bis sie Bauchweh bekommen. Auch das, würde ich sagen, ist der Erfahrung eines Mannes geschuldet, der Hunger gelitten hat und sich dann den Bauch vollschlägt und dann wirklich auch gleich Bauchweh bekommt. Aber das ist so eine Ebene, die für Kinder gar nicht so wahrnehmbar ist, aber die wahrscheinlich die Erwachsenen mit anderen Augen gelesen haben. Die Wissenden. Die nie den Hunger du genannt. Was wissen die vom Brot? Die niemals in die Nacht verbannt. Was die vom Morgenrot? Die nie in harter Fron geächtzt, was die vom freien Gang, die dürstend nie danach gelächzt, was die vom frischen Trank. Die nie der Willkür ausgespielt, auf dampfendem Schafott von tausend Ängsten aufgewühlt, den Satan im Genick gefühlt, was wissen die von Gott? Die Gefangenen memorieren Kochrezepte, um gegen die Begleiterscheinungen des Hungers, Depressionen und Gedächtnisschwund anzukämpfen. Preußler erinnert sich im Lager an seine Prager Sonette, an Naturerlebnisse und Theaterbesuche. Und er beschäftigt sich mit existenziellen Fragen, wie im Gedicht Warnruf. Und stündst du auf der falschen Seite, ein Fechter für verkannte Sach, und lebtest so in deinem Streite, als ob dich guter Glaube leite, ich riefe dir nichts Schlechtes nach. Doch wisse, einen Schild mit Flecken kann auch das hehrste Ziel nicht decken, und dientest du den höchsten Zwecken, ich tönte Schmach und Aberschmach. Oder er reflektiert über den Tod. Ist so der Tod? In jähem Fall aus alter Bahn hinaus ins All, ein scheinbar sich vergießen, und doch ein Sprung ins Leben nur, Bewegung und in neuer Spur ein anders weiterfließen. Es gibt aber auch humorvoll satirische Texte über den Hunger. Er war, solange ihm nichts gefehlt, als Biedermann zu zählen. Doch als der Hunger ihn gequält, da fing er an zu stehlen. Warum er sich so rasch vergaß, ist keine Kunst zu sagen. Das machte, sein Charakter saß, ihm allzu dicht am Magen. Während seiner freien Zeit im Lager baut Ottfried Preußler zusammen mit anderen Gefangenen eine Theatergruppe auf. Die Bühne besteht aus aneinandergerückten Holztischen. Preußler notiert aus dem Gedächtnis die ihm bekannten Hans-Sachs-Stücke und verfasst Komödien, inspiriert von Dichtern der Biedermeierzeit. Hierbei sammelt er Erfahrungen, die ihm in seinem späteren Beruf mit Kindern und Jugendlichen zugutekommen, wie Carsten Gansel anmerkt. Also in beiden Fällen, glaube ich, geht es darum, die Rezipienten in einer bestimmten Form humorvoll zu unterhalten und sie mitzunehmen. Es wäre aus meiner Sicht Preußler gänzlich unmöglich gewesen und es wäre auch in der Gefangenschaft kaum angekommen, Texte auf die Theaterbühne zu bringen, die die tragische Situation von Tod, von Schrecknissen, von Hunger zum Gegenstand haben. Sondern er macht genau das Gegenteil. Und der Erfolg gibt ihm recht, denn es heißt ja wiederholt, dass die Stücke, die er auf geführt hat, dass die dort nicht nur die Gefangenen in höchstem Maße amüsiert haben, also wie das Biedermeier-Stück, sondern das andere Stück hat die Kriegsgefangenen zu Gesprächen angeregt, zum Austausch über die eigene Situation. Und das ist ja etwas, was Literatur auch so wichtig macht. Dafür greift er auch auf Motive zurück, die er von früher kennt. Für Preußler kann man sagen, sind die Kindheitserfahrungen fundamental für sein gesamtes Werk. Also die Tradition, die Kultur, die Geschichte, in diesem Fall beispielsweise des Riesen- und des Isargebirges. Und Preußler hat das mal wieder auf den Punkt gebracht und fixiert, wenn er in etwa so gesagt hat, also ich steckte und stecke voller Geschichten, die sich seit meiner Kindheit angereichert, angesponnen haben. An anderen Stellen sagt er dann auch immer wieder, ich bin unter Büchern aufgewachsen. Der Vater hat mit Heimatgeschichte sehr viel zu tun. Insofern ist er vom Vater selbst früh mit Geschichten, mit Märchen, mit Sagen konfrontiert worden. Auch sein erstes erfolgreiches Kinderbuch wird sich aus diesen alten Quellen speisen. Wassermannvater mit halber Stimme und wies dabei nach der schimmernden Stelle am Himmelsrand. Bald wird er aufgehen. Wer denn? Wollte der kleine Wassermann ebenso leise zurückfragen. Weil aber der Vater in diesem Augenblick wieder fortfuhr, auf seiner Harfe zu spielen, schluckte der Junge die Frage hinunter und dachte, ich werde ja sehen, was er gemeint hat. Kleine Wassermann basiert natürlich auf den zahlreichen Wassermann-Sagen, die Preußler aus seiner Kindheit kannte, sei es, dass sie ihm erzählt worden sind, sei es, dass er sie selbst gelesen hat. Es gibt kaum eine Sammlung von böhmischen oder sudetendeutschen Märchen, in denen Wassermann-Sagen fehlen. Er hat vieles aus diesen Wassermann-Sagen einfließen lassen in seine Geschichte vom kleinen Wassermann. Zum Beispiel den Tanz der Wassermänner am Anfang bei der Tauffeier des kleinen Wassermanns, aber auch das Spiel auf der Harfe. Das ist so ein typisches Motiv in diesen Wassermann-Sagen. Das durfte bei Preußler nicht fehlen. Das ist auch nochmal eine von den Szenen, wo der Vater auch nochmal ganz besonders in Szene gesetzt wird. Und es ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Szene, sehr romantisch. Der Mond scheint, die Wassermänner, Vater und Sohn, sitzen da am Rand des Weihers und das Mondlicht verzaubert die Wasseroberfläche. Der kleine Wassermann kann das erst gar nicht einordnen, weil er vieles, was jenseits des Mühlenweihers existiert, gar nicht kennt. Das ist sicher so eine der am stärksten ästhetisch ausgearbeiteten Szenen dieses Textes. Der schimmernde Streifen am Himmelsrand wurde heller und heller, je länger der kleine Wassermann voller Erwartung hinübersah. Immer höher empor stieg der rötliche Schein, immer kräftiger floss es von unten nach. Bald vermochte der kleine Wassermann, jeden einzelnen Baum auf den Hügeln davor zu erkennen. So deutlich hoben sich Stämme und Wipfel im Schattenriss gegen den leuchtenden Hintergrund ab. Und dann tauchte mit einem Mal eine strahlende, kreisrunde Scheibe am Himmel herauf, goldgelb und gleißend wie eine wunderbar groß geratene Dotterblume. Da konnte der Wassermannjunge nicht länger an sich halten. »Vater«, rief er, »die Sonne!« Der Wassermann lächelte, als er das hörte, und ohne im Seitenspiel innezuhalten, entgegnete er, »Aber Junge, das ist doch der Mond, der da aufgeht.« »Der Mond?« »Ja, der Mond«, sprach der Wassermannvater. Und weil ihm nun einfiel, dass ja der kleine Wassermann mit dem Namen allein nicht viel anfangen konnte, begann er dem Jungen vom Mond zu erzählen. Wie er in klaren Nächten über den Himmel zieht, wie er zunimmt und abnimmt und manchmal auch ganz verschwindet. Und wie er dann doch immer wieder kommt und von Neuem heranwächst, sich rundet und voll wird. Und was er auf seinen Reisen schon alles erlebt haben mag und noch weiter erleben wird, bis an das Ende der Zeiten. Und immer, wenn er dem Jungen ein Weilchen erzählt hatte, spielte der Wassermann wieder auf seiner Harfe, bevor er dann abermals anhob, um weiterzusprechen. Der Mond war indessen schon höher emporgestiegen. Gemächlich kam er am Himmel dahergeschwommen. Der kleine Wassermann hatte sich rücklings ins Gras gestreckt, um ihn besser betrachten zu können. Verlags, wird die Qualitäten des Textes erkennen und das Buch verlegen, wie auch die folgenden Bücher, die in der Grundschule zum Vorlesen und Lesenlernen bis heute beliebt sind. Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. Sie wohnte in einem Hexenhaus, das stand einsam im tiefen Wald. Weil es nur einer kleinen Hexe gehörte, war auch das Hexenhaus nicht besonders groß. Wie der leibhaftige Wirbelwind stürmte die kleine Hexe auf den neuen Besen dahin. Mit flatternden Haaren und wehendem Kopftuch brauste sie über die Dächer und Giebel des Dorfes. Abraxas hockte auf ihrer Schulter und krallte sich mühsam fest. »Aufpassen!« krächzte er plötzlich. »Der Kirchturm!« Die kleine Hexe ist ungestüm und wird aufgrund ihrer Eigenwilligkeit von den großen Hexen vom Tanz zur Walpurgisnacht ausgeschlossen. Nach langem Bitten darf sie dabei sein, wenn sie eine gute Hexe wird. Also wird sie sehr hilfsbereit und bittet erneut beim Hexenrat um Aufnahme. Als dieser sie weiterhin ausschließt und sie zum Holzsammeln verpflichtet, hat die kleine Hexe die Idee, Besen und Zauberbücher der alten Hexen anstelle von Holz zu verbrennen. Die kleine Hexe wird in den 70er Jahren für die emanzipatorische Bewegung stehen. Weil die kleine Hexe natürlich eine Figur ist, die sich an den erwachsenen Autoritäten stößt, die sie nicht akzeptiert, die sie in Frage stellt und letztendlich dann auch überwindet. Und insofern sich auch emanzipiert, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die kleine Hexe in diesem Kontext immer genannt wird mit der antiautoritären Mädchenliteratur, weil sie eine Entwicklung durchmacht, sich emanzipiert, sich löst von dieser Hexengesellschaft, sie überwindet und dann eben selbstständig wird. Ottfried Preußler hat sich in der Debatte über einen politischen Auftrag, den Kinderliteratur wahrnehmen solle, nicht verstanden gefühlt, hat aber auf die pädagogische Perspektive verwiesen, die er sehr wohl eingenommen hat. Also im Zug der vorübergehenden Ideologisierung und Soziologisierung der Literaturszene Kritiken dieser Art aufkamen, war ich natürlich sehr bestürzt. Ich bemühe noch einmal ein Beispiel, das ich gerne nehme. Ich bin Bauchredner. Wer will mich zwingen, auf dem Seil zu tanzen? Jeder Schriftsteller, überhaupt jeder Künstler muss und wird wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit seine speziellen Themen, auch seine spezielle Art des Erzählens, des Darstellens finden. Wenn ich Kindern heute die Problematik der Atomwissenschaft nahebringen will, dann sind Sie ja doch nicht die Adressaten, die hier jetzt etwas entscheiden oder ändern können. Helfen kann ich Ihnen bei der Bewältigung der Probleme, die Sie dann als Erwachsene vorfinden werden, damit, dass ich Sie motiviere zu einem mutigen Leben, dass ich Ihrem natürlichen Optimismus Vorschub leiste und dass ich Ihnen helfe, die Kräfte zum Beispiel der Fantasie zu trainieren, die Sie bitter notwendig haben werden, um mit den Problemen dann fertig zu werden. Anti-autoritär und pazifistisch ist das dritte Kinderbuch in dieser Reihe dennoch. Das kleine Gespenst beklagt sich beim Uhu über das Schießen und den Lärm des schwedischen Generals Torstensson. Ich habe mir diesen Torstensson einmal vorgeknöpft. Gleich in der nächsten Nacht bin ich zu ihm hin, in das Generalszelt, und habe ihm meine Meinung gesagt. Standen denn keine Wachen vor dem Zelt? Und ob da Wachen gestanden haben? Ein Leutnant mit 20 Mann, oder lassen Sie es 25 gewesen sein. Sie haben mich aufhalten wollen und haben mit ihren Säbeln und Spießen nach mir gestochen, und der Leutnant hat sogar die Pistole gezogen und einen Schuss auf mich abgefeuert. Aber Sie wissen ja, Säbel und Spieße können mich nicht verletzen, und Kugeln fügen mir keinen Schaden zu. Das geht alles durch mich hindurch, wie durch Rauch und Nebel. Man hat mich nicht hindern können. Ich bin in das Generalszelt hineingehuscht. Und als Sie drin waren? Fragte der Uhu. Da habe ich diesen Torstensson ordentlich eingeheizt. Wenn dir dein Leben lieb ist, habe ich ihm gedroht und dabei mit den Armen gefuchtelt und schrecklich herumgefaucht. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann brich die Belagerung auf der Stelle ab und verschwinde mit deinen Soldaten auf Nimmerwiedersehen. Und der Herr General? Der hat dagestanden, barfuß, im spitzenbesetzten Nachthemd und hat mit den Zähnen geklappert und grässliche Angst gehabt. Und dann ist er vor mir auf die Knie gefallen und hat um Gnade gebettelt. Ottfried Preußlers pazifistische Einstellung und die Sehnsucht nach seiner Heimat hängen unmittelbar mit seiner eigenen Erfahrung des Krieges und der Gefangenschaft zusammen. 1945 im Lager hat er die Weber-Legende erzählt, die an die Krippelbaukunst seiner Heimat erinnert. Diese Krippen waren ihm aus Kindertagen vertraut, denn sein Vater hatte ein Heimatmuseum betrieben, in dem solche ausgestellt waren. O ihr Krippen meiner Kindheit, ihr wunderlichsten aller Wunderwerke, die ein redliches Völklein im Angesicht der blauen Berge und verschneiten Wälder seiner Heimat alljährlich hervorgebracht hat. Was gebe ich darum, nur noch ein einziges Mal diesen Augenblick erleben zu dürfen, wenn im Scheine der Lichter unter dem Klang frommfröhlicher Weisen der leinerne Vorhang sinkt und den Blick freigibt auf eure schimmernde Welt. Das sind ja Texte auch, die dann nicht mehr vorhanden sind. Die Weber-Legende ist ja in dem Sinne geschrieben worden in der Gefangenschaft, aber dann existiert sie ja nur in einer Nachschrift. Also insofern, die Weber-Legende, das ist ja eine Erzählung, die zu Weihnachten spielt und die dann im weiteren Kontext auch die Krippelkunst dann ganz stark berührt oder ins Zentrum stellt. Und da kommt etwas zum Tragen, was für Schreiben in Gefangenschaft aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Es geht immer wieder um das geradezu wehmütige Erinnern an Kindheit, an die Kinderzeit. Und in diesem Fall spielt ja die Weihnachtskrippe eine entscheidende Rolle. Und ich habe es, glaube ich, noch fast sogar im Ohr oder im Kopf. Das hebt an. Oh, ihr Krippen meiner Kindheit, ihr wunderlichsten aller Wunderwerke. Die Krippenfiguren der Weber-Legende, die er in der Gefangenschaft erdacht hatte, lässt er viele Jahre später, als er schon lange in seiner neuen Heimat lebt, auf humorvolle Weise in dem Buch Die Flucht nach Ägypten lebendig werden. Der Weg von Bethlehem nach Ägypten muss damals in jenen heiligen Zeiten durch den nördlichen Teil des Landes geführt haben. Bei Schluckenau etwa herein in das böhmische Niederland. Dann nicht ganz bis zum Jeschken hinum, dann weiter im Vorland des Isar- und Riesengebirges durch vorwiegend ärmliche, meist von Glasmachern, Leinewebern und kleinen Häuselleuten bevölkerte Gegenden bis in die Nähe von Trautenau. Und zuletzt auf der alten Zollstraße über Schatzlar hinaus ins Schlesische, wo es dann nach Ägypten hinüber nicht allzu weit mehr gewesen ist. Das wird zwar der geschätzte Leser sich schwerlich vorstellen können, wenn man die heutigen Landkarten sich vor Augen hält. Nur, die heutigen Landkarten sind eben damals noch nicht im Gebrauch gewesen. Das ist das eine. Auch möchte es immerhin ja der Fall sein können, dass sich die Straßen und Reisewege zwischen den biblischen Örtlichkeiten seither verschoben haben. Das ist das andere. Drittens jedoch und hauptsächlich wird man sich aber fragen müssen, wie denn der heilige Josef seinerzeit auf der Flucht vor dem König Herodes überhaupt mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes hätte im Königreich Böhmen durchkommen können, wenn vormals der Weg von Bethlehem nach Ägypten nicht in der oben beschriebenen Weise verlaufen wäre. Und durchgekommen im Königreich Böhmen, das sind sie ganz ohne Zweifel. Nämlich, es fehlt nicht an Zeugen, die das bekundet haben, darunter auch meine beiden Großmütter. Und es fehlt nicht an Amtspersonen, welche mit der zeitweiligen Anwesenheit der heiligen Familie auf königlich-böhmischem Territorium sogar dienstlicherweise befasst gewesen sind, wie zum Beispiel der Herr K.K. Gendarmeriekommandant Leopold Havlicek aus der Gemeinde Hühnerwasser, von dem noch die Rede sein wird. Zunächst aber, mit Erlaubnis des geschätzten Lesers, wollen wir die Geschichte dort anfangen lassen, wo sie begonnen hat, nämlich im Stall von Bethlehem. Und zwar in der Nacht, die dem Tag gefolgt ist, an welchem die heiligen drei Könige aus dem Morgenland sich eingestellt und dem lieben Jesulein ihre Gaben dargebracht haben. Einer Gold, einer Weihrauch und einer Myrren. Der Tag ist also vorbei. Und im Stall von Bethlehem ist es wieder still gewesen, nach all dem Trubel. Man hat in der Finsternis nur den Atem von Ochs und Esel gehört und das Schnarchen vom heiligen Josef. Die Flucht nach Ägypten erscheint im Jahr 1978. Kurz darauf erhält Preußler Post aus England. Von seinem jüdischen Schulfreund Herbert Löwit, der mit seiner Familie schon 1938 aus Reichenberg hatte fliehen müssen. In einem deiner Briefe hattest du das Buch als einen Versuch dargestellt, dir einiges über unsere böhmische Kinderheimat vom Herzen zu schreiben. Nun, ich habe in dem Roman sehr viel gefunden, welches Erinnerungen an meine früheste Kinderzeit wachgerufen hat. Da waren es schon die Ausdrücke und Redewendungen, die ich längst vergessen glaubte und die wohl kaum unsere Generation überleben werden. Und dann waren es konkrete Dinge. Sagen wir zum Beispiel die so trefflich beschriebene Möldernsche Weihnachtskrippe. Die kenne ich doch. Die hat doch in der von deinem Vater verwalteten Heimatschutzstätte gestanden. So war es, wenn ich mich recht erinnere, bei dir zu Hause und so war es auch in unserer Familie. Auf der einen Seite mein Vater, der sein ganzes Leben lang kein Wort Tschechisch sprach, und andererseits meine Mutter, die aus einem winzigen Dorf, gerade jenseits der Sprachgrenze stammte. Podsedici, in der Gegend von Lobositz. Dort sprach man Tschechisch wie Deutsch, manchmal so, manchmal so, manchmal beide Sprachen im selben Satz. Im Gefangenenlager schreibt Preußler zur Feier des zweiten Advent ein Weihnachtsgedicht, das von der gängigen Erwartung an vorweihnachtliche Lyrik abweicht. Keuchend durch fremden winterlichen Wald stapft er mit mühsamen Schritten, Rücken gebeugt und die Fäuste geballt schräg vor dem schleifenden Schlitten. Einmal nur, hebt er die Stimme ganz sacht, wie sie am Forsthaus verhalten. Denn aus dem Samte der sinkenden Nacht lösen sich liebe Gestalten. Horch, welch ein Poltern und Ästegeknack längs des verwehten Geheges. Kommt nicht Knecht Ruprecht mit Rute und Sack, Kettenbehangen des Weges? Gleitet nicht durch den dunkelsten Tann Christkind auf silbernen Kufen? Schweben nicht singende Englein im Wind? Weiter, vorbei ist die Pause. Bruder, du lächelst, so elend wir sind. Und wie ein großes, verwundetes Kind stapft er nach Hause, nach Hause. Das ist für Literatur oder für den Schreibenden, in diesem Fall Ottfried Preußler, was ganz natürlich ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Variante 1 ist, dass das ganz bewusst von ihm gesetzt ist. Dass er also diese Harmonie, die ja durchaus vorhanden ist, dass er die gezielt durchbricht. Die zweite Möglichkeit besteht natürlich auch darin, dass die Wirklichkeit schlichtweg nicht durchweg auszublenden ist, sondern dass sich, wenn man so will, das passiert ja öfter bei Autoren, Autoren bei literarischen Texten, dass der Text klüger ist als die Autoren. Dass sich also hinter dem Rücken der Autoren gewissermaßen etwas in einen Text einschreibt. Und diese Möglichkeit besteht in diesem Fall natürlich auch. Dass also hinter dem Rücken ein solches Bild hineinkommt, das die extreme Situation in einem Gefangenenlager eben auch letztendlich mit meinen kann. Und das wäre dann selbstverständlich in diesem Sinne etwas Authentisches. Also Wirklichkeitserkundung, wenn man so will, im weitesten Sinne. Deutschen Soldaten in Gefangenschaft war es verboten, Briefverkehr zu unterhalten. Somit hatte Preußler seit Ende August 1944 keinen Kontakt zu seinen Angehörigen. Als nach Kriegsende die Lagerinsassen einmal im Monat 10 Zeilen auf Postkarten an die Angehörigen schreiben dürfen, schreibt Preußler nach Reichenberg. Aber im April 1945 war den Sudetendeutschen die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Viele Menschen hatten das Land verlassen müssen. Meine Familie war ja inzwischen vertrieben aus unserer Heimat in Nordböhmen. Ich habe unter fast unglaublich anmutenden Bedingungen überhaupt erst Verbindung wiederbekommen mit ihnen. Wir saßen ja hinten in der Tatarischen Republik, ein paar Kilometer vom Ural entfernt, und hatten keine Ahnung, wohin es unsere Leute verschlagen hatte. Über verschiedene Ecken und Wege findet er den neuen Wohnort der Familie seiner Verlobten. Von nun an gibt es einen Austausch von knapp rationierten Postkarten zwischen den Brautleuten. Ottfried Preußler berichtet von seinen Plänen als Lehrer, Kindern etwas beizubringen. Gegen Ende der Gefangenschaft schreibt er in Gedanken an die ferne Geliebte, inspiriert von Goethes Mignon, den Frühlingstraum. Unter einem Blütenbaum schlief ich heute Nacht. Und da hab ich noch im Traum nur an dich gedacht. Was die Nachtigall ersann in erwählter Zier, was der weiche Wind begann wie ein Lied von dir. Was die Zweige so gerauscht, was der Bach gewusst, was mein Herz sich abgelauscht an der Erde Brust, hat zum schönsten Frühlingstraum mir dein Bild gemacht. Unter einem Blütenbaum schlief ich heute Nacht. Was wirst du jetzt sagen? Wo wirst du gerade sein? Ich bin in diesen Tagen so viel bei dir daheim. Ich habe in diesen Stunden nur einen Wunsch im Sinn. Ich möchte dir bekunden, dass ich am Leben bin. Ich möchte dir nur sagen, du sollst nicht traurig sein. Es ist kein Grund zu klagen. Ich bin in diesen Tagen so viel bei dir daheim. Am 19. Juni 1949 kommt Ottfried Preußler nach 20-tägigem Transport im Lager 67 in Frankfurt-Oder an. Von dort fährt er weiter zu seiner Verlobten nach Rosenheim. Ich bin dann, nachdem ich erfahren hatte, dass meine Braut, also die Frau Preußler, die heutige Frau Preußler, in die Gegend von Rosenheim gehen würde, sie war vorher noch im Erzgebirge, habe ich mich dann hierher entlassen lassen. In eine Gegend, die ich nicht einmal von der Landkarte kam. 7 Jahre waren sie getrennt gewesen. Bei der Hochzeit im Dezember 1949 fehlt Preußlers Vater, da er in der Tschechoslowakei inhaftiert ist. Er kommt zurück, er hat das Abitur in der Tasche, er hat jahrelang logischerweise kein Studium haben können. Und nun versucht dieser Mann in einer ungeheuer kurzen Zeit, versucht er nachzuholen, was er versäumt hat. Also das meint jetzt in diesem Falle wirklich in erster Linie Wissen. Er will die verlorenen Jahre, in diesem Fall wirklich verlorenen Jahre, aufholen. Und was macht dieser Ottfried Preußler? Der akkumuliert Wissen. Er macht zu allen möglichen Gegenständen, die das Riesengebirge betreffen, die die Traditionen betreffen, die bestimmte literarische Realisationen meinen. Da macht er Exzerpte, er macht Konspekte. Und er publiziert, wenn man so will, auf Teufel komm raus. Also er ist als Literaturkritiker aktiv, er versucht kleine erste Texte zu schreiben. Also er erprobt sich weiter. Weil er ungelernt ist, arbeitet Preußler als kaufmännische Hilfskraft in einer Süßwarenfabrik und erhält kleine Aufträge als radelnder Reporter. Im März 1950 kann er zudem eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Heimkehrer können nicht heimkehren« in der Passauer Zeitung veröffentlichen. Dieses Gespräch wurde weder erfunden noch so in Wirklichkeit jemals geführt. Es ist die Zusammenfassung vieler Gespräche, beängstigend vieler sogar, welche ich während der Fahrt im Transportzug vernahm. Und es ist zugleich der Versuch, die Mienen derer zu deuten, von denen eisiges Schweigen ausging und ein entschlossener Ernst, der in bitterem Gegensatz zu dem Übermut anderer stand. Die Schweigsamen waren die, welche nicht mehr heimfahren können, obwohl man auch sie gedankenlos unter die Heimkehrer zählt. Wenn die Rede vom Heimkehren war, und es war unzählige Male die Rede davon, dann dachte ich an meine Frau. Und wenn ich abends auf meiner Pritsche lag und nicht einschlafen konnte vor Heimweh, dann dachte ich gleichfalls an sie. Und dachte auch, seit ich weiß, wo sie sich aufhält, an den Ort, welcher nur dem Namen nach in meiner Vorstellung lebt. Indem ich aber das Bild meines Weibes beschwor, stieg zugleich ein Stück ihrer Umgebung herauf, so viel als erforderlich ist, um sie nicht im luftleeren Raum zu schauen. Was kann ich dafür, dass diese Umgebung stets die Züge meiner verlorenen Heimat annahm? Und da dachte ich mir, ganz genau aus dem Herzen dachte ich mir, so wird es sein. Denn das Bild meiner Frau war die Zukunft für mich, doch alles ringsum, was ich sah, gehört der Vergangenheit an, ist unwiederbringlich vorbei. Nun wird es mir jetzt erst völlig bewusst, seit ich unterwegs bin zu ihr. Bisher habe ich es mir nicht in dem Maße eingestanden. Sieh dich doch um und versuche in den Herzen der Männer zu lesen, dieser rauen Gesellen, denen das Lager jahrelang Aufenthalt war. Wie viele findest du da, denen der gleiche Gedanke nachstellt wie mir? Ich sage dir, es sind ihrer mehr als du meinst, denen diese Heimkehr eine Fahrt ins Ungewisse ist. Seine erste Tochter wird geboren. Er verliert seine Stelle in der Süßwarenfabrik, arbeitet als Autor für den Kinderfunk des Süddeutschen und des Bayerischen Rundfunk und verfasst das Theaterstück Mensch Nummer 2301 für einen Wettbewerb. Das Stück beginnt mit dem Vorspiel Strafbefehl, das die Frage der sogenannten Wehrkraftzersetzung behandelt. Das Schnellgericht der Strafvollzugskontingente verurteilt den Strafgefangenen Benvenuto Capone zu 6 Jahren, 8 Monaten Zuchthaus. Weil sich dieser bewusst und in der Absicht, einen längeren Lazarettaufenthalt zu erwirken, eine ernste gesundheitliche Schädigung zugezogen und dadurch dem Staate vorübergehend seine Arbeitskraft mutwillig vorenthalten hat. Wie die Beweisführung eindeutig ergab, hat sich der Verurteilte durch mehrmaligen Genuss nicht abgekochten Wassers, der Übertretung bestehender Vorschriften zu wiederholten Malen schuldig gemacht, was in einem Falle eine schwere typhusähnliche Erkrankung zur Folge hatte. Der Verurteilte wird nach Wiederherstellung seiner Gesundheit zur Verbüßung der oben genannten Strafe einer Sonderabteilung zugewiesen. Die oben genannte Strafe ist zuzüglich des bereits früher verhängten Strafmaßes zu verbüßen. Die Herren Befehlshaber sind angewiesen, in Hinkunft bei allen ähnlichen Fällen unverzüglich Tatbericht einzureichen. Mensch Nummer 2301 wird 1952 im Schauspiel Donaueschingen uraufgeführt. Ein Jahr später ist das Stück im Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel zu sehen. Im September 1953 wird Ottfried Preußler an der evangelischen Schule als Lehrer eingestellt. Nachdem er die zweite Staatsprüfung abgeschlossen hat, kann er verbeamtet werden. Ich habe ja ursprünglich Hochschullehrer werden wollen, das stimmt dann nicht, weil der Krieg dazwischen kam. Ich bin dann Volksschullehrer geworden hier in Rosenheim und Altdirektor Bestenhofer, der sich meiner so ein bisschen angenommen hatte, der hat gesagt, wissen Sie, Preußler, wenn die Kinder laut werden, spielen sie auf der Geige. Ich sage, ich kann nicht Geige spielen. Als Lehrer führt Ottfried Preußler in seiner Klasse die fiktive Figur der Pippi Dimpfelmoser ein. Die Schüler können, wenn sie etwas nicht verstanden haben, sich melden und für Pippi Dimpfelmoser nachfragen. Wenn Ottfried Preußler selbst merkt, dass die Schüler nicht folgen können, erklärt er es noch einmal der unsichtbaren, begriffsstutzigen Pippi Dimpfelmoser. Preußler erhält für den kleinen Wassermann 1957 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Im Jahr darauf steht die kleine Hexe auf der Auswahlliste. Er wird als Schriftsteller immer bekannter und vernetzt sich mit anderen Autoren. Die Beschäftigung mit den Sagen des Isar- und Riesengebirges führt nicht nur zu der Geschichte vom kleinen Wassermann, sondern auch zu einem anderen Buch. Er lässt sich nämlich von Ricarda Huch diesen Riesentext über den 30-jährigen Krieg geben. Also wir sind da im 17. Jahrhundert, 1618 bis 1648, 30-jähriger Krieg. Und er spricht dann wenig später davon, dass er den Sagenkreis um den wendischen Zauberkünstler Krabat aus der Lausitz, dass das ein Stoff ist, von dem er glaubt, dass man damit etwas anfangen kann. Und da haben wir also schon etwas, es geht um Sagen, es geht um Überlieferungen, es geht um Zauberkünstler. So, und da sind wir jetzt im Jahr 58, beziehungsweise als Herr Lotte Weitbrecht davon Mitteilung macht, da sind wir im Oktober 1959. Und er hat die Vorstellung, dass das relativ schnell gehen wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er wird durch das, was nun an seinem geistigen Auge vorüberzieht und was ja jemand, der im Krieg gewesen ist, nicht ausschließen kann oder sich dagegen abdichten kann, in dem Augenblick, wo er vom 30-jährigen Krieg liest und sich die Episoden und Szenen vergegenwärtigt, da ist das eigene Erleben wieder vor Augen. Da ist er mittendrin in dem, was er erlebt, erlitten, erfahren hat. Und das macht es ihm über einen bestimmten Zeitraum schlichtweg unmöglich, diesen Text weiterzuschreiben. Er hat schlichtweg das, was man eine Schreibblockade nennt. Und diese Auseinandersetzung mit dem, was Krieg im weitesten Sinne meint und bedeutet, führt bei ihm zu physischen Symptomen. Also er hat über eine längere Zeit Probleme mit den Augen, er kann nicht richtig gucken. Und dann gibt es ja auch die Aussage von Lotte Weitbrecht, sind Sie immer noch der Auffassung, dass der Krabat Sie krank macht? Und das dauert. 2 Jahre nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft hatte Ottfried Preußler schon einem ehemaligen Angehörigen seiner damaligen Kompanie geschrieben. Nein. Mit uns wird wohl niemand mehr eine reine Freude haben, wenn er uns wieder eine Knarre in die Hand drücken will. Hoffentlich kommt es nicht erst dazu. Denn obwohl wir einmal von ganzem Herzen Soldaten gewesen sind, ein zweites Mal wäre das kaum mehr der Fall. Um sich abzulenken, beschließt Preußler, etwas Heiteres zu schreiben. Die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz. Finden Erfahrungen, die Preußler im Krieg und danach gemacht hat, ein Echo in der Kasperle-Geschichte? Was im Hotzenplotz auch eine wichtige Rolle spielt, sind ja auch die Waffen. Der Hotzenplotz hat ja den Säbel, er hat diese Pfefferpistole, er hat die 7 Messer. Und im 3. Band will er ja der Räuberei entsagen, will sich in die Gesellschaft eingliedern und muss seine Waffen loswerden. Und die Pulverfässer werden gesprengt, die Waffen werden im Moor versenkt. Im Grunde vollzieht sich hier so eine Entwaffnung dieses Räubers. Wie gesagt, das hat man ja häufig am Ende des Kriegs, dass die Munition vernichtet wird. Also ich sehe da durchaus eine Parallele zu den Kriegserfahrungen von Preußler. Es mischt sich immer wieder so ein Ton rein, wo man auch Preußlers eigene Geschichte als Soldat und als Gefangener durchhören kann. Es geht ja in dem Text immer darum, dass jemand gefangen wird und sich wieder befreit oder sich versucht zu befreien. Im 1. Band gibt's ja diese Szene, dass der Kasper, der im Zauberschloss gefangen ist, entkommen möchte, aber diese unsichtbare Mauer nicht überwinden kann. Das ist eine Szene, die eigentlich auch ganz ähnlich im Krabat ist. Der versucht ja auch zu fliehen, kommt immer ein Stück weit und muss dann doch immer wieder zurückkehren. Auch in dem 6 Jahre nach Hotzenplotz erschienenen Buch »Der starke Vanya« schimmert noch die Erinnerung an die Kriegsgefangenschaft durch. Ich kenne ja sehr viele russische Märchen und Geschichten, bin ja 5 Jahre auch in Russland gewesen und habe die Geschichte anfangen lassen auf einem russischen Dorf, wo der starke Vanya, der Dumme, der ja auch in den russischen Volksmärchen eine große Rolle spielt, sich dann eben zum Nichtstun auf den Backofen zurückzieht und in diesen 7 Jahren, die er auf dem Backofen verbringen muss, Kräfte sammelt. Vanya auf seinem Weg, um Zar zu werden, erlebt er ja 3 Stationen. Und die eine Station ist ja dieser eiserne Ritter und der wird besiegt und dann kommen seine Gefangenen daraus, die er im Berg gehalten hatte. Und wenn man sich den Text anschaut, dann erkennt man deutlich, dass Preußler da die Kriegsgefangenen vor Augen hat, graue Gestalten, ganz verhärmt und schwach. Und das sind für mich die Bezüge zu der Kriegsgefangenschaft wirklich ganz offensichtlich. Der steinerne Ritter schenkte den Bauernburschen die Freiheit zurück. Sie kamen aus ihrem Felsenkerker hervorgekrochen, bleich waren alle und dürr, mit langem, strähnigem Haar und zottigen Bärten. Manche von ihnen hatten seit vielen Jahren die Sonne nicht mehr gesehen. Sie kamen heraus und mussten die Augen schließen, geblendet vom hellen Tageslicht. »Ihr seid frei«, sagte Foma Drachensohn. »Ihr könnt gehen, wohin ihr mögt.« Die Burschen trauten den Worten des steinernen Ritters nicht. Sie drängten sich in den Schatten der Felswand und zogen die Köpfe ein. »Aber jetzt rasch nach Hause, damit euer Vater sich endlich zur Ruhe setzen kann, wie es ihm zukommt.« Lachend und winkend traten die Burschen den Heimweg an. Selbst jene, die krank und schwach waren, blieben nicht zurück. Auf ihre Gefährten gestützt, humpelten sie davon. Vom Ende der 50er Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo der Krabat erscheint, Anfang der 70er Jahre, also mindestens um die 10, 11 Jahre, hat er mit diesem Stoff zu tun. Und das ist eben der Versuch, sich mit den traumatischen Erfahrungen auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, das Erlebte und Erfahrene in eine narrative Struktur zu überführen, also schlichtweg davon zu erzählen. Preußler findet also letztendlich einen Weg der Traumabewältigung. Und das Ergebnis dieser Traumabewältigung ist Krabat. Das Schreiben am Krabat, wenn man so will, hat das, was man eine heilende Wirkung nennen kann. Krabat ist in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges angesiedelt. Das scheint keine sehr prominente Rolle zu spielen, aber es ist der Hintergrund für die Macht des Müllermeisters, der den Kurfürsten in politischen Fragen berät. Und sein Rat ist eindeutig. Während er mit dem Hauptmann anstieß, begab sich der Meister in die Gemächer des Kurfürsten. Hoffentlich, meinte der Hauptmann, gelingt es ihm. Was? Fragte Krabat. Das solltet ihr wissen, Junker. Ist euer Herr nicht seit vielen Wochen bemüht, seine Durchlaucht zu überzeugen, dass dero Ratgeber, die zum Friedensschluss mit den Schweden mahnen, Schafsköpfe sind und zum Teufel gejagt gehören? Doch, doch, sagte Krabat rasch, obgleich er von all dem keine Ahnung hatte. Die Herren Obristen und Hauptleute, die sie umstanden, lachten und tranken ihm zu. Auf den Krieg mit den Schweden, riefen sie, dass der Kurfürst beschließen möge, ihn fortzuführen, auf Sieg oder Niederlage, bloß fortführen muss er den Schwedenkrieg. Gegen Mitternacht kam der Meister zurück. Der Kurfürst geleitete ihn zur Schwelle des Vorsaals. Wir danken euch, sagte er. Euer Rat ist uns wert und teuer, das wisst ihr. Und wenn es auch eine Zeit lang gebraucht hat, bis wir uns euren Gründen und Argumenten nicht länger verschließen konnten, nun ist die Entscheidung gefallen. Der Krieg geht weiter. Die Herren im Vorsaal rasselten mit den Säbeln, sie schwenkten die Hüte. Vivat Augustus, riefen sie, Ruhm und Ehre dem Kurfürsten, Tod den Schweden. Außerhalb der Mühle herrscht ein Krieg, der die Hauptleute und Obristen begeistert und den sie deshalb ewig fortsetzen wollen. In der Mühle verdichten sich Macht und Tod in der verführerischen Gewalt der schwarzen Magie. Das ist und wird durch dieses Figurenensemble, was dort gebaut wird und durch die Situationen, die in dieser Mühle existieren, wo andauernd immer plötzlich einer verschwindet und wo man sich mit dem im weitesten Sinne Bösen auseinandersetzen muss, wo diese Gemeinschaft, sind ja junge Leute, einen Weg finden muss, um erstmal damit umzugehen, aber dann auch sukzessive über Krabat sich zur Wehr zu setzen. Das ist, glaube ich, etwas Grundsätzliches, etwas fast ja schon Parabelhaftes, was auch überhaupt nicht an die dort dargestellte Situation allein gebunden ist, und das macht den Krabat-Text sicherlich auch so wichtig und wertvoll. Selbstverständlich ist das eine Auseinandersetzung mit den Verführungen, die über eine junge Generation kommen können und gekommen sind, wie das im Dritten Reich der Fall war. Einmal die Woche am Freitag versammelten sich die Mühlknappen nach dem Abendbrot vor der Schwarzen Kammer, verwandelten sich in Raben, auch Krabat erlernte das bald, und ließen sich auf der Stange nieder. Der Meister las ihnen jeweils einen bestimmten Abschnitt aus dem Charakter vor, dreimal im Ganzen. Den mussten sie wiederholen, gleichgültig was und wie viel sie davon behalten hatten. In diesem Punkt war der Meister nicht kleinlich. Krabat war eifrig darum bemüht, sich alles, was sie der Meister lehrte, zu merken. Den Wetterbann und den Hagelzauber, das Festmachen und den Umgang mit Freikugeln, das sich unsichtbar machen, die Kunst des aus sich hinausgehens und was sonst an der Reihe war. Tagsüber bei der Arbeit und nachts vor dem Einschlafen wiederholte er unermüdlich die Texte und Formeln, um sie sich einzuprägen. Denn Krabat hatte inzwischen begriffen, wer in der Kunst der Künste bewandert war, der gewann über andere Menschen Macht. Und Macht zu gewinnen, so viel wie der Meister besaß, wenn nicht mehr, das erschien ihm als hohes Ziel, dafür lernte und lernte und lernte er. Die Unterwerfung unter die dunkle Macht hat ihren Preis. Am Nachmittag trugen sie Tonda in einem Fichtensarg aus der Mühle hinaus in den Koselbruch auf den Wüstenplan. Das Grab war schon vorbereitet. Die Wände der Grube waren mit Raureif bedeckt, der Aushub zugeschneit. Sie begruben den Toten hastig und ohne Umstände. Ohne Pastor und Kreuz, ohne Kerzen und Klagelied. Keinen Augenblick länger als nötig verweilten die Burschen am Grabe. Krabat allein blieb zurück. Er wollte für Tonda ein Vaterunser beten, aber es war ihm entfallen. So oft er auch anfing, er brachte es nicht zusammen. Auf Wendisch nicht. Auf Deutsch erst recht nicht. Während Krabat mit Lerneifer daran arbeitet, Tondas Tod zu rächen, verstellt sich ein anderer Lehrling, Juro, um an Wissen zu gelangen. Ich muss putzen und schrubben und Staub wischen, Auch in der schwarzen Kammer zuweilen, wo der Korrektor liegt, angekettet am Tisch und für niemand zugänglich, der darin lesen könnte. Das wäre nicht gut für den Meister, weil manches darin verzeichnet steht, was ihm schaden könnte, wenn einer von uns es erführe. Du aber, sagte Krabat, du kannst lesen. Ja, sagte Juch. Und du bist der Erste und Einzige, dem ich es anvertraue. Es gibt einen Weg, um dem Meister das Handwerk zu legen, nur einen. Wenn du ein Mädchen kennst, das dich lieb hat, das könnte dich retten. Falls sie den Meister bittet, dich freizugeben und falls sie die vorgeschriebene Probe besteht. Die Probe? Davon ein andermal, wenn wir mehr Zeit haben, sagte Juro. Vorläufig brauchst du nur dies zu wissen. Hüte dich, dass der Meister erfährt, wer das Mädchen ist. Sonst ergeht dir's wie Tonda. Nach einer tschechischen Trickfilmanimation von 1977 ist Krabat 2008 in einer deutschen Produktion für das Kino verfilmt worden. Regie führte Marco Kreuzpaintner. Also dadurch, dass es mal ausnahmsweise keine Schullektüre war, die ich gelesen habe, und ich war nicht keine große Leseratte. Ich bin eigentlich eher so mit der Vorabendserie groß geworden. Aber jedenfalls, glaube ich, ist das mit für mich ein Grund gewesen, warum ich mich dann für Literatur interessiert habe. Und ich denke, dass das durchaus damit zu tun hat, dass auch Preußler ein Kinderbuchautor ist, der ein Werk verfasst hat, das sich traut, auch Jugendliche ernst zu nehmen, auch in der Düsterheit der Geschichte, dass man sagen kann, man kann denen schon auch so Themenkreise wie Tod, Verführung und so weiter zutrauen. Und das muss nicht immer nur alles in dieser fluffy-puffy Disney-Welt sich abspielen. Die Toten sind tot, sagte Krabat. Er hat es mir zweimal gesagt und beim zweiten Mal hat er hinzugefügt: Wer auf der Mühle im Koselbruch stirbt, wird vergessen, als ob es ihn nie gegeben habe. Nur dann lässt sich's für die anderen weiterleben. Und weitergelebt muss werden. Er hat ja mit dem Krabat schon das Trauma konfigurieren können, also eine bestimmte Form gefunden. Das bedeutet ja aber noch lange nicht, dass die traumatischen Erfahrungen im weitesten Sinne verarbeitet sind. Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass eine Verarbeitung ja immer nur bis zu einem bestimmten Punkt wird gehen können. Preußlers letzter autobiografischer Text, Die verlorenen Jahre, ist wie der Bessarabische Sommer nur ein Fragment geblieben. Die Verarbeitung seiner traumatischen Erlebnisse in Texten ist nur in Krabat abgeschlossen worden. Der Protagonist, Krabat, lernt bei Juro, wie er sich der bösen Macht widersetzen kann. Du musst, sagte Juro, im Laufe des Sommers und im Herbst dahin zu kommen trachten, dass du imstande bist, dich dem Willen des Meisters zu widersetzen. Wenn wir in Rabengestalt auf der Stange hocken und er gebietet uns, steck die Schnäbel unter den linken Flügel, dann musst du es fertig bringen, dass du als Einziger deinen Schnabel unter den rechten steckst. Du verstehst mich. Indem du dich bei der Probe anders verhältst als wir übrigen, gibst du dich zu erkennen. Das Mädchen weiß dann, auf welchen Raben es zeigen muss, und die Sache hat sich. Was können wir also tun? Meinte Krabat. Du wirst deinen Willen üben. Sonst nichts? Das ist mehr als genug, wie du merken wirst. Wollen wir anfangen? Krabat war einverstanden. Gut. Dann beginnen wir. Juro deutete auf den Kerzenleuchter, der zwischen ihnen stand. Nimm ihn, gebot er. Und rücke ihn näher zu dir heran. Krabat streckte die Hand nach dem Leuchter aus, in der festen Absicht, ihn von sich wegzuschieben, auf Juro zu. Doch da stieß er auf Widerstand. Eine Kraft, die der Kraft seines eigenen Willens entgegenwirkte, griff nach ihm aus, und er war einen Augenblick gelähmt davon. Dann entbrannte ein stummer Zweikampf. Hier Juros Befehl und da Krabat, der sich ihm widersetzen wollte, auf Biegen und Brechen. Noch war er entschlossen, den Leuchter wegzuschieben. Weg von mir, dachte er. Weg damit, weg damit! Doch er merkte, wie Juros Wille allmählich von seinem Willen Besitz ergriff, wie er ihn langsam auslöschte. Wie du befiehlst, hörte Krabat sich schließlich sagen. Dann zog er den Leuchter gehorsam zu sich heran. Wenn ihm jemand gesagt hätte, dass er jetzt tot sei, er hätte es ihm geglaubt. Die Befreiung Krabats gelingt nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft der Liebe. Der Meister wandte sich den Gesellen zu. Geht in die schwarze Kammer und stellt euch in einer Reihe auf, nebeneinander, und rührt euch nicht. Krabat erwartete, dass sie sich nun in Raben verwandeln müssten. Bleibt, wo ihr seid, und dass keiner mehr einen Mucks macht. Auch du nicht, Krabat. Beim ersten Laut, den ich von dir höre, stirbt sie. Der Meister zog aus der Manteltasche ein schwarzes Tuch. Das band er der Kantorka vor die Augen. Dann führte er sie herein. Wenn du mir deinen Burschen zeigen kannst, darfst du ihn mitnehmen. Krabat erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Wie sollte er nun dem Mädchen helfen? Die Kantorka schritt die Reihe der Burschen ab, einmal und zweimal. Krabat vermochte sich kaum auf den Beinen zu halten. Sein Leben, das spürte er, war verwirkt. Und das Leben der Kantorka. Angst übermannte ihn. Angst, wie er nie zuvor sie gespürt hatte. »Ich bin schuld, dass sie sterben muss«, ging es ihm durch den Kopf. »Ich bin schuld daran!« Da geschah es. Die Kantorka, dreimal war sie die Reihe der Burschen entlang geschritten, streckte die Hand aus und zeigte auf Krabat. »Der ist es«, sagte sie. »Bist du sicher?« »Ja.« Damit war alles entschieden. Sie knüpfte das Tuch von den Augen, dann trat sie auf Krabat zu. »Du bist frei.« Der Meister taumelte gegen die Wand zurück. Die Burschen standen an ihren Plätzen zu Eis erstarrt. Der Meister, sie wussten es alle, würde den Neujahrstag nicht erleben. Um Mitternacht musste er sterben. Dann würde die Mühle in Flammen aufgehen. Merten mit seinem schiefen Hals drückte Krabat die Hand. »Nun sind Michal und Tonda gerecht. Und die anderen auch.« Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Er war wie versteinert. Da legte die Kantorka ihm den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und warm wie ein Schutzmantel. »Gehen wir, Krabat.« Er ließ sich von ihr aus der Mühle führen. Sie führte ihn durch den Koselbruch nach Schwarzkolm hinüber. »Wie hast du mich?« fragte er, als sie die Lichter des Dorfes zwischen den Stämmen aufblinken sahen, hier eins, da eins. »Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?« »Ich habe gespürt, dass du Angst hattest«, sagte sie. »Angst um mich. Daran habe ich dich erkannt.« Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an. Leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb niederfiel. Krabat erzählt ein Menschheitsdrama und schont seine jugendlichen Leserinnen und Leser nicht. Die Lebensperspektiven der Müllerburschen, die sich der schwarzen Magie unterworfen haben, könnten bedrückender nicht sein, auch wenn es letztlich gut ausgeht. Preußler ist vorgeworfen worden, mit seinen Büchern nur eine vermeintlich heile Welt abzubilden. Gegen diesen Vorwurf hat er sich vehement verteidigt. Ich lasse Kinder nicht darüber in Zweifel, dass jedes Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Ich sehe aber, eben weil ich viel mit Kindern zu tun hatte und weil Kinder in meiner Umgebung aufgewachsen sind, mit welchem Optimismus Kinder, ich sage immer, in der Startphase ihres Lebens ausgestattet sind, mit welchem Zutrauen. Und ich frage mich, ob es meine Aufgabe ist, ihnen jetzt ein Stecken zwischen die Beine zu halten, indem ich sie auf all die bösen Dinge hinweise, die man als Erwachsener erlebt und sieht. Meine Biografie ist ja nicht frei von einigen sehr schlimmen Phasen. Ich habe trotzdem für mich persönlich die Zuversicht nicht verloren, dass es auch für das menschliche Leben die Chance eines guten Endes gibt. Ich glaube nicht, dass sich etwas zum Besseren wendet, indem man ungelöste Probleme auf Kinder abwälzt. Ich will den Kindern helfen, ein bisschen länger Kinder zu sein. Ich will ihnen Spielplätze geben, Spielplätze für die Fantasie zum Beispiel. Sie hörten Spielplätze für die Fantasie. Die lange Nacht über Ottfried Preußler von Barbara Giese. Es sprachen Inka Löwendorf, Daniel Christensen und Johann von Bülow. Ton und Technik Marian Bold. Regie Vera Teichmann. Im Anschluss hören Sie den gekürzten Mitschnitt eines Gesprächs aus dem Literaturhaus Frankfurt vom 18. September 2023. Ute Wegmann sprach mit dem Autor Tilman Spreckelsen anlässlich der Vorstellung seiner Biografie Ottfried Preußler – Ein Leben in Geschichten. Erschienen im Thienemann Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Lorenz Bitsch, liebe Familie Preußler, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Saal und natürlich auch diejenigen, die zugeschaltet sind. Es gibt Kinderbuchfiguren, die kennt jedes Kind, egal welchen Alters. Der kleine Wassermann, das kleine Gespenst, die kleine Hexe, natürlich der Räuber Hotzenplotz und all seine Haupt- und Nebendarsteller und natürlich Krabat. Ottfried Preußler, er wäre am 20. Oktober 100 Jahre alt geworden, hat sie alle erfunden. Und ihm widmen wir diesen Abend, ihm und Ihnen, Tilman Spreckelsen, Autor und Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie sind hinabgetaucht in das Werk des großen Kinderbuchautors und haben diese Biografie verfasst, Ottfried Preußler, Ein Leben in Geschichten. Ein Leben in Geschichten, so ist ihr Untertitel. Es verweist einerseits natürlich auf die Tätigkeit, aber auch auf Ihr Konzept. Sie haben in der Biografie Leben und Werk in Bezug gesetzt. Wie sind Sie vorgegangen? Also als ich angefangen habe, war ich leidlich bis gut vertraut mit dem Werk von Ottfried Preußler. Ich kannte natürlich die großen Bücher, also Krabat und die kleine Hexe und den Räuber Hotzenplotz, die kannte ich sehr gut, aber vieles andere kannte ich weniger. Das heißt, da habe ich erstmal ziemlich viel Lektüre nachgeholt. Vor allem die Bilderbücher waren mir zum großen Teil noch fremd. Dann ging es mir aber natürlich um die Biografie, von der ich so gut wie gar nichts wusste, was über den Band, der zu Lebzeiten von Ottfried Preußler gerade noch erschienen war. Ich bin ein Geschichtenerzähler, heißt der bei Thienemann, der so einige Selbstauskünfte bündelt. Das war sehr interessant, aber ich merkte doch sehr deutlich, wo da die Lücken sind und wo ich einfach nachforschen musste. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich in mehreren Archiven arbeiten durfte, allen voran natürlich das Familienarchiv der Familie Preußler, das war ungeheuer hilfreich. Dann aber auch das Thienemann Verlagsarchiv, was nochmal sehr schön eine andere Dimension dazu lieferte. Dann in der Staatsbibliothek zu Berlin, in München, in der IJB und einige andere. Ich will noch mal kurz an ein paar Lebensdaten von Ottfried Preußler erinnern. Geboren wurde er, wir haben es schon gehört, 1923 in Reichenberg in Böhmen. Gestorben ist er 2013 am Chiemsee. Seine Eltern waren beide Lehrer. Die Mutter schrieb auch unter Pseudonym. Und es gab die böhmische Großmutter Dora, eine Geschichtenerzählerin par excellence. Er hat im Frühjahr 1942 das Abitur gemacht und im März wurde er als Soldat eingezogen. Er geriet 1944 in Kriegsgefangenschaft in Russland, wo er in verschiedenen Arbeitslagern war und kam erst spät im Juni 1949 aus der Gefangenschaft zurück. Darüber schrieb er ausführlich und autobiografisch in Verlorene Jahre? Fragezeichen und fiktionalisiert in Bessarabischer Sommer. Preußler sagte, Tilman Spreckelsen, dass er das Glück hatte, Vollblutgeschichtenerzähler erlebt zu haben. Dazu gehörte auf jeden Fall die Großmutter Dora. Es waren aber ja nicht nur einfach die Sagen und die Märchen, die die Großmutter erzählt hat. Es war auch natürlich die Art und Weise, wie sie erzählt hat und dass sie ihm gerade vermittelt hat, durch mehrfaches Erzählen desselben Stoffes eigentlich, dass man Geschichten so oder so erzählen kann. Das heißt, dass es nicht nur auf den Inhalt ankommt, sondern tatsächlich auch auf die Art und Weise, wie erzählt wird. Und da war sie offenbar eine ganz, ganz wunderbare Hilfe für ihn. Er spricht dann auch von den Isar-Leuten. Die Isar-Leute leben am Isar-Fluss im Riesengebirge in Tschechien. Der Vater nahm den Jungen oft mit zu Wanderungen, wo er dann genau diesen Menschen begegnete. Was waren das für Geschichten und was waren das für Menschen? Das waren meistens Leute, die dort eben ihrem Handwerk oder ihrer Arbeit nachgingen, die aber auch tief verwurzelt waren im Sagengut der Gegend eigentlich. Das heißt, es konnte einem passieren, dass man dann irgendwie abends da einkehrte und dann saß man da am flackernden Feuer. So hat das Preußler, ich glaube, gar nicht mal so romantisierend, sondern auch ziemlich an der Realität orientiert erzählt und hörte die Geschichten, die alle an genau diesen Orten spielten. Und das ist das Besondere. Das heißt, für Preußler waren Geschichten nicht, die schwebten nicht irgendwo rum, sondern die hatten eine Verortung eigentlich. Und da kommt sein Vater ganz stark ins Spiel, der ihn also an die Hand nahm. Der Vater war Heimatforscher, das heißt, er lief da rum mit einem Heft in der Hand, da schrieb er rein, was er notierte, was er da hörte. Und der kleine Junge dann da eben dabei und der hörte auch mit zu. Der Vater war außerdem Redakteur einer Zeitschrift, die sich an Kinder und frühe Jugendliche richtete. Und wenn man sich das anguckt, was da für Inhalte verhandelt wurden von dem Vater, auf den der Sohn sehr stolz war, das merkte man dann auch, dann wird deutlich, aus welchem Fundus Preußler dann auch später, auch lange nach dem Krieg noch geschöpft hat. Genau, der Vater hatte diese große Leidenschaft, er hatte auch eine Art Museum. Wir gehen also jetzt zurück nach Reichenberg in Preußlers Kindheit und hören jetzt den Beginn des zweiten Kapitels ihrer Biografie. Tilman Spreckelsen. Ein Sonntagmorgen im Keller der Reichenberger Sparkasse. Der Kurator des Heimatmuseums, der Hilfslehrer Josef Syrowatka, der seinen Familiennamen später in Preußler ändern wird, schließt die Tür auf, hinter der die drei Räume der Heimatschutzstätte untergebracht sind. Bei ihm ist sein kleiner Sohn Ottfried. Er geht noch nicht in die Schule, kennt aber die Sammlung schon in- und auswendig. Den Geruch der Ausstellungsstücke, der Möbel, Bilder, Kleider und Geräte kann sich der Sohn noch viele Jahrzehnte später in Erinnerung rufen. Er weiß, wo die Lichtschalter der Räume sind und welche Exponate wo untergebracht sind. Manche machen ihn glücklich, andere jagen ihm Furcht ein. Er ängstigt sich, wenn er an der Vitrine vorbeikommt, in der die Eisenspitze liegt, mit der 1759 eine Kindsmörderin öffentlich gepfählt wurde, zumal ihr Kieferknochen gleich daneben gezeigt wird. Und er liebt die Weihnachtskrippen, die der Vater beim Rundgang erleuchtet, sodass die bethlehemitischen Landschaften samt ihren Hunderten von bunt bemalten Flachfiguren Licht, Farbe und Schatten erhalten. Ganz so, als wiederhole sich da noch einmal im Kleinen das Wunder des ersten Schöpfungstages. Der Kurator setzt einen geheimen Mechanismus in Gang und vor den Augen des Sohnes schwangen die Holzknechte ihre Äxte, andere sägten an einem Baumstamm herum. Der Fischer hob und senkte die Angel. Waschfrauen schweiften am Bach die Wäsche. Spinnerinnen ließen die Räder surren. Auf den Schafgängen zogen Hirten mit Hund und Herde dahin. Kaufmannszüge rollten mit Sack und Pack des Weges, von Marktweibern mit Buckelkörben und Milchkannen gefolgt. Es bleibt nicht bei dem Anblick der ländlichen Szenerie, die nahtlos in das biblische Jerusalem übergeht. Das Räderwerk bedient auch eine akustische Untermalung mit Flöten und Schalmeien. Für den Sohn jedenfalls bedeutet der Anblick der Krippe jedes Mal aufs Neue ein Gefühl der Seligkeit ohnegleichen. Man kann sich leicht vorstellen, mit welchen Augen das Kind auf seinen allmächtigen Vater blickt, Herr über diese Wunder seit langer Zeit. In einer schmalen Broschüre, die Syrowatka 1940 zum 25-jährigen Bestehen des Museums verfasste, wird eine bunte Mischung aus Alltagsgegenständen und Kunstwerken aufgelistet. Natürlich die eindrucksvollen Krippen, aber auch zahlreiche Bilder des heimischen Malers Jakob Ginzel. Kupfergeschirr, Modelle bedeutender Häuser der Stadt und schlichtweg Werkzeuge zur Textilherstellung, für die Reichenberg und seine Umgebung seit langem bekannt war und für die sich, wie Sirowatka schreibt, auch Adolf Hitler interessierte. Als am 2. Dezember 1938 unser Führer Reichenberg besuchte, verweilte er längere Zeit auch vor dem Webstuhl und anderen Dingen aus dem Heimathort und ließ sich davon mancherlei erzählen. Das war wohl der schönste Augenblick für die Sammlung. An jenem Sonntag aber, gut 10 Jahre zuvor, widmet sich Sirowatka wie immer seinen Museumsgästen. Damals ist er der Einzige, der ehrenamtlich über die Sammlung wacht. Der Sohn ist fasziniert von den großartig erzählten Geschichten seines Vaters für die Besucher. Und sicherlich, so schreibt er aus dem Abstand vieler Jahrzehnte, haben Vaters Erzählungen entscheidend mit dazu beigetragen, dass ich für Geschichte und Volkskunde meiner nordböhmischen Heimat noch immer eine besondere Schwäche habe. Das Beispiel des Vaters wirkt schon damals ansteckend. Jedenfalls fängt der Sohn, bestens vertraut mit dem Inventar, auf einmal an, seinerseits die erwachsenen Besucher durch einen Teil der Ausstellung zu führen und überspielt alle plötzlich auftretenden Lücken mit kühnen Zusätzen aus der eigenen Fantasie. Dabei geriet ich in immer größeren Eifer, offenbar auch, weil sich die Gäste über den redseligen Jungen im Vorschulalter so amüsieren. Schließlich öffnet das Kind einen alten Kleiderschrank und führt vor, was die Menschen früher getragen hätten, bis der Vater die Darbietung abrupt beendet und den Jungen, der gerade die Funktionsweise eines Paraplys erläutert, vor aller Augen übers Knie legt, da sich, wie er den Zuschauern erklärt, solche Regenschirme ganz hervorragend dazu eigneten, um vorwitzigen kleinen Jungen ein paar hinten drauf zu geben. Ob er die Ankündigung scherzhaft meint oder sie wahr macht, lässt der Text offen. Es ist bezeichnend für das enge Verhältnis zwischen Vater und Sohn, dass diese Geschichte damit noch nicht zu Ende ist. Denn auf die öffentliche Zurechtweisung folgt auf dem Heimweg noch ganz unerwarteterweise der gemeinsame Besuch in der Konditorei. Die Hinwendung zum Vater, die Bewunderung für dessen Wissen, der Drang, es ihm als Erzähler gleichzutun, all das hat die Bestrafung überdauert. Wir haben jetzt gerade schon andeutungsweise etwas von den Weihnachtskrippen gehört. Die Weihnachtskrippen und biblische Motive haben eine große Bedeutung für Ottfried Preußler. Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück. Verarbeitet hat er das viel später, 1978, in seinem Buch Die Flucht nach Ägypten. Wir bleiben jetzt bei der Kindheit, bei der Jugend. Vielmehr gehen wir zum Ende seiner Schulzeit. Kaum hatte er das Abitur, ich habe es schon gesagt, 1942 wurde er als Soldat eingezogen. Tilman Spreckelsen, wie war Ottfried Preußlers Haltung zur NSDAP? Ja, das ist natürlich aus der Rückschau immer so ein bisschen schwer zu umreißen. Also klar ist, dass er ein positives Verhältnis hatte zur NS-Zeit, wenigstens bevor er Soldat wurde. Er hat einen Roman geschrieben, hat schon sehr früh, muss man dazu sagen, angefangen zu schreiben. Es gibt also Schilderungen von Nachbarinnen, die sich erinnern, dass der Junge immer irgendwelche Gedichte, selbstgeschriebene Gedichte in den Taschen hatte, die er offenbar auch dann ganz gerne mal vorgelesen hat. Und er schrieb einen Roman, der behandelt also ein Lager von Jungen im Ernteeinsatz. Und da würde ich sagen, merkt man schon sehr deutlich, dass da eine positive Haltung ist zu der Ideologie. Man muss sagen, die ihn umgibt und in der er aufwächst, wie eben viele andere auch. Er hat sich ja auch beworben für die Reichsschrifttumskammer. Aber als er zurückkam im Juni, ich springe jetzt doch noch mal ein Stück nach vorne, im Juni 1949 hat er gleich im Juli ja diesen Antrag gestellt für die Entnazifizierung, den er aber gar nicht stellen musste. Also er war tatsächlich kein Mitglied der NSDAP geworden, offensichtlich. Musste sich diesem Antrag nicht unterziehen. Da bin ich wirklich überfragt. Also wie es da im Einzelnen aussah mit dem gestellten Antrag, da kann ich leider wirklich nichts zu sagen. Er kämpfte im Osten, auch in der Ukraine. Er geriet in Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion. Er erlebte alles das, was die Soldaten damals erlebten. Hunger, Kälte, Not, das Sterben der anderen vor allen Dingen. Und er arbeitete in verschiedenen Arbeitslagern. Und er schrieb. Er schrieb Szenisches, er schrieb Theaterstücke. Er schrieb viele Gedichte, die er selber als Trost- und Heimwehgedichte bezeichnete. Und er schrieb aber auch Liebesgedichte, denn er kannte bereits seine spätere Ehefrau Annelies Kind. Diese Stücke, die er schrieb und auch die Gedichte, die waren, so habe ich es verstanden, ganz wichtig für seine Mitgefangenen. Aber das Schreiben selber hatte doch auch für ihn zu dieser Zeit schon eine sehr große Bedeutung, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, gut, das Schreiben hatte für ihn, soweit ich sehe, immer eine große Bedeutung. Aber die besonderen Bedingungen in dem Arbeitslager waren eben die, dass dieses Schreiben für ihn und damit eben auch für sein Publikum etwas davon erzählt, es gibt auch was anderes. Also wir haben hier die Not, wir haben hier den Hunger, wir haben hier die tägliche Bedrohung der schieren Existenz, aber wir haben auch Sprache, wir haben Klang, wir haben Reime, wir haben Erinnerungen daran, dass es auch noch ein anderes Leben gab. Und das ist für den Autor sehr wichtig, das ist für seine Zuhörer sehr wichtig. Später kommt noch etwas anderes hinzu. Er ist also in diesem Lager und allmählich dringen dann so die Informationen zu ihnen, was da eigentlich geschehen ist. In dieser NS-Zeit von Vernichtungslagern ist die Rede. Und all das sind Dinge, die verarbeitet sein wollen. Und er hat ein, wie ich finde, hochinteressantes Stück geschrieben, wo er über eine bekannte deutsche Himalaya-Expedition, die Anfang der 30er Jahre stattgefunden hatte, spricht. Da geht es eben um den Moment, wo die erkennen, wir kommen hier nicht weiter, wenn wir unser Leben und sämtliche Leben der Beteiligten retten wollen, dann müssen wir umdrehen. Und der charismatische Anführer dieser Expedition trifft dann auch diese Entscheidung, wir müssen umkehren. Der Gipfel ist da, aber wir werden ihn nicht erreichen. An dem Gespräch zwischen ihm und einem ehrgeizigen jungen Mann, der unbedingt will und der ihn der Feigheit bezichtigt und so weiter, wird dann sehr viel darüber verhandelt, dass Anführen eben auch Verantwortung bedeutet. Und überhaupt diese ganze Frage, was ist das Anführen? Was ist blinder Gehorsam? Wo ist der Moment gekommen, wo ich vielleicht mich einem Befehl widersetzen muss? Da sehe ich ihn halt auf einem Weg, der von dieser Jugendzeit bis dann zu der kleinen Hexe führt, wo ja das Selbstdenken und die eigene Entscheidung und wenn die ganze Welt, wenn alle anderen Hexen sagen, eine gute Hexe macht Folgendes, dann sagt die kleine Hexe, nein, ich gucke in mich hinein. Ich finde da das Kriterium für meine Entscheidungen. Und da ist eben dieses Stück, würde ich sagen, eine ganz wichtige Stelle. Dieses Theaterstück heißt, ich muss es ablesen, Kanchanjanga. Das ist ein Berg an der Grenze von Tibet und Indien. Und es bezieht sich ja auf einen deutschen Bergsteiger, Paul Bauer, der diesen Berg unbedingt als erster besteigen wollte. Sie haben es ja gerade beschrieben, dann merken die, es geht nicht. Und es geht in diesem ganzen Stück um wirklich diese zentrale Frage, wer kann eigentlich Führer sein? Ja. Und das Stück gibt auch eine Antwort. Aber wir springen jetzt noch mal hinein in die Biografie, nämlich an diese Stelle, wo dieses Stück auch thematisiert ist. Jetzt, mit 25, lässt er seinen Paul Bauer Sätze sagen, die zwar keinem unbedingten Pazifismus das Wort reden, so wie auch Bauers Gefährte Wagenknecht vom Krieg als einer durchaus positiven Lehrzeit des Soldaten spricht, aber Bauers Skepsis gegenüber Kriegszielen, die nicht hinterfragt werden, und Anführern, die bereitwillig das Leben ihrer Soldaten opfern, ist unübersehbar. Seine zentrale Aussage hebt ihr Autor typografisch hervor. So erhaben ist nicht leicht ein Ziel, dass es das Leben aufwiegt und seine Hingabe rechtfertigt dadurch, dass es selbst wieder Leben schafft oder Leben erhält. Im Frühjahr 1949 war die Entlassung aus der Haft für ihn und viele seiner Leidensgefährten bereits näher gerückt. Zuvor waren die deutschen Soldaten lange Zeit auch über das Schicksal von Freunden und Familie im Unklaren gewesen. Erst ein Jahr nach der Gefangennahme, im Herbst 1945, erhielten die Insassen des Silikatlagers die Erlaubnis, streng limitiert an ihre Angehörigen zu schreiben. Eine Postkarte im Monat, maximal 10 Zeilen, keine Angaben zum Lager und den Mithäftlingen. Wollten die Angehörigen antworten, konnten sie das mit einer angehefteten Postkarte an eine Sammeladresse in Moskau. Preußler, der damals schon von der Vertreibung der Deutschen aus Böhmen gehört hatte, aber auch darüber nichts Genaues wusste, schrieb seine Karten trotzdem nach Reichenberg, bis er von einem Kameraden hörte, dass Karten in die Tschechoslowakei sowieso nicht befördert würden. Erst als ihn ein Mithäftling auf etwaige Verwandte in West- oder Ostdeutschland anspricht und meint, ihm weiterhelfen zu können, kommt Preußler auf Umwegen mit einer ihm ganz unbekannten Elfriede Kind in Leipzig in Kontakt, keine Verwandte der Reichenberger Kinds, aber hilfreich dabei, eine Suchanfrage Ottfried Preußlers im Radio zu verbreiten. Annelies Kind, die das wiederum zufällig hört, erhält so nach über 2 Jahren das erste Lebenszeichen ihres Verlobten. Und er von ihr, als am 23. Dezember 1946 ihre Karte im Silikatlager eintrifft. Im Frühjahr 1948 erfährt Preußler, dass sich die Mitglieder seiner Familie und die der Familie Kind in Rosenheim zusammenfinden wollen. Er sucht den Kontakt zu einem Mithäftling, der von dort kommt, und lässt sich von der oberbayerischen Stadt erzählen. Zusammen mit anderen Häftlingen, die aus dem Lager entlassen werden, erreicht er Frankfurt an der Oder und wird weiter in die einen Monat zuvor gegründete Bundesrepublik gebracht. Am 23. Juni 1949, abends um 7:02, kommt er in Rosenheim an, auf dem Trittbett des Zuges. Ich muss einen ziemlich abenteuerlichen Anblick geboten haben in meiner dunkelblauen Drillichhose, dem verwaschenen Russenkittel und der blauen Steppjacke, die ich mir über die Schulter gehängt hatte. Aber, so schreibt er weiter in seinem autobiografischen Text »Rosenheim liegt am Inn«, ein solcher Anblick war damals nichts Ungewöhnliches, auch nicht für diejenigen, die schon länger im zivilen Leben angekommen waren. Meine Verlobte erwartete mich am Bahnsteig. Sie trug ein Dirndlkleid, das ich noch von zu Hause kannte, das einzige Kleidungsstück, das ihr von damals verblieben war. Sie hatte es angezogen, damit ich sie daran erkennen sollte. Das hat sie mir später einmal gestanden. Ich hätte sie aber gleichwohl erkannt, auch in jedem anderen Kleid. Ich sah sie am Bahnsteig stehen. Sie hielt eine Rose in der Hand, eine einzelne Rose mit langem Stiel. 5,5 Jahre sind seit der Verlobung vergangen. Und während die Zeiten von Grund auf unsicher sind, nicht zuletzt für einen mittellosen Kriegsheimkehrer ohne Ausbildung, spürt Preußler in diesem Moment, wie ihn eine große Sicherheit überkommt, wie er instinktiv weiß, wie es mit ihm weitergehen würde. Während der Zug noch ausholte, sprang ich schon ab. Und dann rannte ich einfach los. Annelies Kind hat auf ihn gewartet. Mit ihr gründete er eine Familie. Das und vieles, vieles andere erzählte er immer sehr, sehr gerne den Kindern bei Lesungen. Wir hören jetzt Ottfried Preußler. Einige von euch wollen wissen, ob ich verheiratet bin. Ja, ich habe sogar meine eigene Braut geheiratet, was gar nicht so ganz sicher war, weil sie im Krieg 7 ganze Jahre gewartet hat, bis ich wieder da war. Und ich bin inzwischen auch mit einer Omama verheiratet, weil wir Großeltern sind. Daraus könnt ihr messerscharf schließen, dass wir auch Kinder haben. Wir haben 3 Töchter, die inzwischen alle schon erwachsen sind. Und wir haben eine kleine Sabine und einen noch kleineren Martin in der Familie als Enkelkinder. Wohnen Sie in einem modernen oder in einem altmodischen Haus? Wie liegt Ihr Haus? Ist Ihr Haus groß oder klein? Das sind berechtigte Fragen. Ich wohne in einem Haus, das wir vor 20 Jahren gebaut haben. Das Haus war klein, ist es mit der Zeit ein bisschen größer geworden. Da baut man das noch dran und jenes dran. Wir leben in einem schönen Garten, nicht zu groß. Wir haben zwei Eichhörnchen und ein paar Amseln und möglicherweise gelegentlich einen Gartenhutzelmann dort drin. Ich weiß es nicht, das könnte sein. So viel zur Frage der Lage unseres Hauses, dass das Haus am Rübezahlweg liegt, ist ein schierer Zufall. Aber ich habe diese Adresse natürlich besonders gern, Rübezahlweg in Heidholzen. Da kann man als Geschichtenerzähler gerne wohnen. Da kommt gleich die nächste Frage, was essen Sie gern? Also ich glaube, wenn er mich anschaut, dann werdet ihr sehen, dass ich gerne esse. Ich lebe überhaupt gern. Und ich esse gern, weil ich eine Zeit auch hinter mir habe, in der ich sehr, sehr viel Hunger hatte. No, da kommt eins zum anderen. Meine Frau kocht übrigens auch gut, sie kommt aus Böhmen. Eine Frage nach meiner Kinderzeit: Hatten Sie als Kind Angst vor Gespenstern und Hexen? Selbstverständlich. Mal mehr, mal weniger. Gelegentlich habe ich diese Angst auch ungeheuer genossen. Es gibt so Stunden, nicht, wenn man im Bett liegt und weiß, im Grunde genommen kann einem gar nichts passieren. Dann ist es schön, Angst zu haben. Meine Großmutter übrigens hat Geschichten von Gespenstern und Hexen und von Drachen hat sie erzählt. Von einem feuerspeienden Drachen, der nicht Hutzelmänner, sondern alles frisst, was ihm vor die Zähne kommt. Und wir haben von dem Fenster meines Elternhauses aus den Wald sehen können, in dem der Drachen haust. Aber der Wald war zu sehen, er war wirklich da und natürlich muss es dann auch den Drachen geben. Aber er war so schön weit weg, dass wir uns schon wieder nicht mehr zu fürchten brauchten. Wo die besten Ideen für die Bücher herkommen, am Schreibtisch, beim Autofahren, im Traum, in der Badewanne, beim Spazierengehen oder wo. Es gibt eigentlich keine eindeutige Antwort. Ideen kommen, wenn sie reif sind und dann scheren sie sich nicht darum, ob man vielleicht gerade in der Badewanne liegt oder gerade Auto fährt. So wie ich meine Arbeit jetzt seit vielen Jahren betreibe, habe ich die Erfahrung gemacht, Ideen, auch gute Ideen, kommen unter anderem bei der Arbeit. Wenn man arbeitet, wenn man ernstlich an einem Buch schreibt und an eine Geschichte erzählt, dann fällt einem allerlei ein, was man vorher kaum für möglich gehalten hätte. Ein Beispiel dafür, wie er mit den Kindern gesprochen hat, was ich zufällig entdeckt habe bei meiner Recherche, bei meiner Vorbereitung und ganz großartig fand und mitbringen wollte als kleines Geschenk für Sie alle. Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Journalist für Print, für Radio, als Redakteur, als Schriftsteller. Anfang der 50er Jahre war er ganz gut im Geschäft mit Theaterstücken. Er schrieb bis in die 60er Jahre für den Kinderfunk. Vom Schreiben zu leben, eine Familie zu ernähren, das war dann schwieriger. Preußler hatte seine Jugendliebe geheiratet, die zweite Tochter war unterwegs. Und dann hat er beschlossen, die Lehramtsausbildung zu machen, die er 1955 beendete. Nun war er Lehrer. 1956 erscheint Der kleine Wassermann, das Buch, was 1957 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wird, ist der Beginn einer unglaublichen Karriere. Wie kam denn nun der Lehrer Preußler dazu, nebenher, er hat ja gesagt, er hat es nebenher geschrieben, wie kam er dazu, einen Kinderroman zu schreiben und dann einen solchen Kinderroman? Also zum einen, ich glaube, die Geschichte, die er gerne dazu erzählt hat, war die, dass er als Lehrer mit völlig überfüllten Klassen zu tun hatte. Unfassbar viele Kinder, dann oft auch unterschiedliche Altersstufen, und er musste irgendwie Ruhe da reinbringen. Und sein Ausbilder sagte dann zu ihm, also Herr Preußler, weiß nicht was, wenn die Kinder zu laut sind, dann spielen sie Geige. Dann hören die ihnen zu und er sagt, ja, guter Tipp, aber ich kann gar nicht Geige spielen. Und so habe er sich aufs Geschichtenerzählen verlegt, damit dann eben die Kinder auch so interessiert, dass sie ihm dann zugehört hätten, statt selber zu reden. Und ich glaube schon, dass das so war. Vor allem zeigt das aber auch, dass wenn ich Geschichten auf diese Weise einsetze, dann erzähle ich die Geschichten so, dass die Kinder eben interessiert sind. Das heißt, das färbt auch ein bisschen ein, was das für Geschichten sind. Ich glaube aber, dass da kommt was anderes hinzu. Jemand, der wie Preußler so in der Literatur gelebt hat und immer gelebt hat und der immer geschrieben hat, eigentlich von Kind an, der hört nicht auf zu schreiben und zu erzählen, nur weil er jetzt Lehrer geworden ist. Also ich glaube, da kam einfach eines zum anderen. Was war damals das Besondere am kleinen Wassermann? Preußler verbindet da Geschichten, die er aus seiner böhmischen Heimat kennt, von Großmutter Dora und anderen, nämlich die Wassermannsgeschichten, die sind ja nirgendwo so verbreitet wie in Böhmen, mit seiner ganz konkreten neuen Heimat und wo er die Heimat gefunden hat in Oberbayern. Das heißt, er hat eigentlich ein Stück Heimat in die neue Umgebung transferiert. Das andere ist natürlich, dass er hier eine Wassermannsfamilie darstellt, die also unsere Welt aus ganz neuer Perspektive sieht. Unsere Welt gesehen von dem Grund eines Weihers. Das verändert natürlich ganz viel und Preußer spielt da auch sehr, sehr damit. Das führt aber auch dazu, dass in dem Maße, in dem sich der kleine Wassermann für die Umgebung interessiert, also für die Kinder, die da draußen am Weiherufer wohnen und spielen, dass es da zu einer Annäherung kommt. Und das ist das Erstaunliche, wie eigentlich beide Seiten, die sich doch gründlich fremd sind, auch wenn sie vieles teilen, dann zu einem Modus vivendi finden, zu einer Freundschaft finden, die dann sogar einschließt, dass der Karpfen Zyprinus, der da so ein bisschen querschießt, dann auch mit aufgenommen wird. Also die Kinder von draußen überlegen sich, was können wir denn tun, um den Karpfen davon zu überzeugen, dass es eigentlich schöner ist, wenn wir so miteinander sein können. Das heißt, zwei sehr fremde Welten, einander fremde Welten finden zusammen. Und das ist meisterlich, wie ich finde, durchgespielt. Nur ein Jahr später erscheint die kleine Hexe. Wie wird man eigentlich eine gute Hexe? Die kleine Hexe, die immer nur Gutes hexen möchte, hat einen schweren Stand bei den anderen Hexen. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, in der kleinen Hexe geht es allerdings um was ganz anderes. Da geht es schon um Macht und um Gut und Böse. Ja, wenn man diese Stelle gehört hat, dann frage ich mich wirklich, wie man allen Ernstes, was später dann geschehen ist, Ottfried Preußler für einen Vertreter eines Obrigkeitsgedankens oder eines Konservativen oder die Dinge müssen so bleiben, wie sie sind und erhalten konnte. Denn das war er, siehe kleine Hexe, nun so überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie er die kleine Hexe ihren Weg ganz allein gehen lässt, das zeigt einfach, die kleine Hexe geht ihren Weg ganz allein aus sich selbst heraus. Und das ist etwas wirklich Beeindruckendes in der Kinderliteratur der damaligen Zeit und auch noch sehr viel länger. Sprechen wir über Sprache. Preußler hat oft über den Unterschied zwischen Erzählen und Schreiben gesprochen. In ihrer Biografie heißt es, Sie zitieren ihn da, jeder Satz, jedes Wort, jede Silbe muss wohl bedacht sein. Er hat an anderer Stelle mal gesagt, da hat er über das Wort Baum gesprochen, wenn man das Wort Baum in den richtigen Kontext setzt, hat jeder Lesende die Fantasie, die Krone des Baumes zu hören, wie sich die Blätter bewegen, wie die Vögel zwitschern. Hier spricht ein akribischer, verantwortungsvoller Schriftsteller. Ist es vor allem die Sprache, die ihn zum Klassiker gemacht hat? Also ich denke, neben anderen Dingen ist es wirklich vor allem die Sprache, die ihn so beeindruckend macht. Und das hat viel damit zu tun, wie diese Bücher entstanden sind. Ich habe es ja vorhin kurz angedeutet mit dem Erzählen vor der Klasse. Aber auch später hat er das geradezu perfektioniert. Dann hatte er ein Diktiergerät. Damit ist er in den Wald gegangen und hat seine Werke in der allerersten Fassung dort hineingesprochen, in das Mikrofon dieses Diktiergeräts. Das wurde dann später abgehört, verschriftlicht, tausendmal überarbeitet. Aber der Ursprung ist die Mündlichkeit. Und ich finde, wenn man diese Texte hört, dann spürt man das auch, diese Mündlichkeit. Und diese Sätze sind auch oft so wundervoll abgezirkelt. Also die fangen an, die Schwellen an sozusagen und enden dann im richtigen Moment. Die haben eine wundervolle Dynamik. Ich finde, das kann man ganz gut mit so Glockentönen vergleichen, die eben auch so dann auch nachklingen. So ist das mit diesen Sätzen. Also es ist die Sprache, na klar. Ja, er hat das Schreiben ja eher als eine Beschneidung empfunden, glaube ich. Das Geschichten erzählen war sein Ding und das ist schön, wie Sie das erzählen, dass er eigentlich sich die Geschichten erstmal, bevor er sie niedergeschrieben hat, nochmal erzählt hat. offensichtlich ins Diktiergerät. Er schreibt weiter, 1962 erscheint der erste Räuber Hotzenplotz, 69 folgt der zweite, 73 der dritte Band. Dazwischen drängt sich noch 1966 das kleine Gespenst. Alle Bücher sind verfilmt, haben große Erfolge an Kinokassen und im Buchhandel. Wir sprechen insgesamt, und das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, von 50 Millionen verkauften Preußler-Büchern. Also diese Figuren, ich habe sie am Anfang schon gesagt, sind eigentlich allen Kindern, egal welchen Alters, bekannt. Mit 46 Jahren im Juli 1970 geht er in die Frühpensionierung. Er gibt den Lehrerberuf auf. Er war ja eigentlich sehr gerne Lehrer. Warum hat er so früh aufgehört? Er hatte gesundheitliche Komplikationen. Die kann dazu nichts, natürlich nichts sagen aus der Ferne, aber er hat mehrfach angedeutet, dass das auch noch Kriegsfolgen und Folgen der Gefangenschaft vor allem waren, wo er ja wirklich entsetzlich auch gelitten hat, auch körperlich gelitten hat. Vor allem aber war es so, dass es ihm sehr attraktiv erschien, mehr Zeit zum Schreiben zu haben und auch mehr Zeit zum Lesen. Als Lehrer musste er, da war er ja auch in der Verantwortung als Rektor, da musste er unheimlich viel ablehnen, Lesungsanfragen und so weiter. Auch das erschien ihm interessant. Dann hat er mit der gewonnenen Zeit, die er dann hatte, hat er den Krabat vollendet nach über 10 Jahren. Genau. Aber vorher, also Anfang der 70er Jahre, stand er, genauso wie sein Weggefährte Michael Ende, hart in der Kritik. Eskapismus wurde den beiden Schriftstellern vorgeworfen. Wie ist er mit dieser Kritik umgegangen? Also die hat ihn getroffen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wusste er ganz sicher, dass sein Werk das überstehen würde. Und Michael Endes Werk genauso, und so ist es ja auch gekommen. Also es war eine große Aufregung. Ganze Bücher wurden geschrieben darüber, dass Bücher wie die von Ende und Preußler vor allem irgendwie die Kinder verderben würden, indem sie ihnen eine rosa gefärbte Welt vorgaukelten. Was ziemlicher Quatsch ist, auch was an Preußlers Ansichten sehr stark vorbeigeht. Ich hatte also das Glück, im Familienarchiv gab es ein Gutachten, was er geschrieben hat in den 60er Jahren für ein Schulbuch. Da sollte ein tradiertes Schulbuch neu gefasst werden und er als Rektor gab eben ein Gutachten dazu ab. Und er fand zum einen das Buch offenbar erschütternd humorlos und zum anderen hat er sich sehr darüber geärgert, dass dieses Buch nicht aktuell war, dass also Gegenwart der Kinder nicht gezeigt wurde, teilweise auch wirklich veraltete Sachverhalte zurückgegriffen wurde. Kommen wir zu Krabat. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, 1970 beendet er den Roman, einen Roman über Macht, Ohnmacht, Todesangst, basierend auf einer Lausitzer Sage um einen wendischen Magier, allerdings einen guten Magier. Ich würde gerne ein kurzes Zitat lesen aus Ihrer Biografie. Und zwar sagte Ottfried Preußler 1992, mein Krabat ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen er fasziniert ist, bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat. Es ist zugleich meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation. Es ist die Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Ein Roman, so schreiben Sie, Tilman Spreckelsen, der den Schriftsteller selber in große persönliche Krisen getrieben hat. Ist dieses Zitat eine Art Wegweiser und auch für ihn, für Preußler, ein Blick zurück auf die Zeit des Faschismus? Also ich wüsste nicht, was er sonst gemeint haben könnte, wenn er von seiner Generation spricht und von Verstrickungen und von den Verlockungen vielleicht auch. Nun können Sie sowas erst dann natürlich schreiben, wenn Sie das erkennen, wenn Sie diesen Mechanismus erkennen und erkennen, was das mit einem selber gemacht hat. Und ich habe es ja auch schon angedeutet, diesen Weg, den er über das Schauspiel und über die kleine Hexe dann eben gegangen ist, um sich davon zu lösen. Ich glaube, dass eben der Krabat in der Tat, in der Deutung, die man ihm geben kann, aber darüber hinausgeht. Also das ist zu einfach wäre, wenn man sagen würde, das ist eine Geschichte, die um 1700 spielt und den Faschismus meint, dann kann man genauso gut fragen, ja, warum schreibt das dann nicht direkt oder warum wählte da nicht ein anderes Sujet. Ich glaube, es geht generell um Verstrickung. Es geht generell um die Faszination, die ausgeht von einer mächtigen, sei es Ideologie, sei es auch nur eine charismatische Führergestalt. Mhm. Umso interessanter ist, wie der Krabat im Roman da rauskommt. Er kommt da raus, indem er sich diesem Sog widersetzt, auch da wieder, indem er Dinge wahrnimmt, von denen er sagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, dass jede Silvesternacht einer von uns ausgewählt wird, der sterben muss. Es ist nicht in Ordnung, dass mein Freund Tonda, der mir nur Gutes getan hat, unter diesen ist. Und viele andere, kleinere Episoden, weniger bedeutender als natürlich so ein Mord an einem Müllergesellen, bringen ihn dann auch dazu. Also wieder dieses, ich mache mir selber mein Bild und ich verlasse mich nicht auf noch so suggestive Einflüsse, die ich da habe. Sind das auch die Themen, die einfach diesem Buch diese starke Resonanz geben? Jetzt zum 100. Geburtstag erscheint eine wunderbare Jubiläumsausgabe, ja, neu bebildert von dem Künstler Merda Zaeri. Sind das die Themen und ist es nicht auch am Ende die Liebe? Naja, ich glaube, da müsste man generell über Preußler und magisches Denken sprechen. Wir haben in vielen Büchern von Preußler Magie. Und wir haben ganz oft, dass diese Magie überwunden wird. Und im Fall von Krabat ist es so, dass eben dieses Mädchen, die Kantorka, die da hinkommt, diesem Zauberer mit seinen all diesen Insignien, also dieses dicke Hexenbuch und der Totenschädel und dann der dämonische Gevatter, der dann immer kommt und die zermahlenen Knochen. Und diese Kantorka ist stärker, weil sie Krabat liebt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Aussage von Preußler. Da haben Sie vollkommen recht, ja. Wir könnten jetzt eigentlich noch eine Stunde über Krabat sprechen. Es ist tragisch, dass wir das nicht können. Krabat ist verortet in der Lausitz an der deutschen Grenze zu Polen. Preußler reiste mehr und mehr in den Osten. Im Alter gab es so eine Hinwendung auch in die sogenannte alte Heimat. Er schrieb auch Reiseberichte. Sind Sie denn auf Preußlers Wegen gewandelt, ihm nachgereist? Und inwieweit spielen denn die Landschaft, die Kultur der Heimatregion auch eine Rolle für die Texte? Das ist eine ganz spannende Frage. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren seiner publizistischen Tätigkeit macht er wahnsinnig viel, was eben direkt Bezug nimmt auf Nordböhmen. Ich bin ihm in der Tat nachgereist. Ich war in Liberec, dem alten Reichenberg. Ich stand vor seinem Elternhaus. Ich bin durch den kleinen Wald gelaufen, in dem er 1936 die Olympischen Spiele nachgespielt hat mit seinen Freunden. Und ich stand an dem vor den beiden Schulgebäuden. Das war alles sehr spannend und eindrucksvoll. Ich war auch in der Lausitz, ich habe also auch die Krabat-Landschaft gesehen. Aber was mich richtig frappiert hat, war, als ich irgendwann auf einen Hinweis stieß, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, im Krabat, da muss ja der Krabat und die anderen Müllknappen müssen ja immer in der Osternacht diese Nacht verbringen an einem Ort, wo jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. In der Lausitz. Das wird genau beschrieben, wo die da sind. Krabat und Tonda in der ersten Osternacht sind an einem Ort, der nennt sich Bäumels Tod. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich dann feststellte, es gibt Bäumels Tod wirklich. Es gibt dieses Kreuz, wo ein Herr Bäumel, das war ein Förster im 19. Jahrhundert, der blöderweise von einem anderen Förster irrtümlich erschossen wurde. Also das war der Ort, wo er eben zu Tode kam. Aber dieses Kreuz steht nicht in der Lausitz, sondern das steht sozusagen vor der Haustür von Reichenberg. Das heißt, selbst in so Texten, die so eindeutig in einer anderen Gegend verortet sind, schmuggelt Preußler dann eben seine alte Heimat wieder mit ein. Tilman Spreckelsen, ich würde gern mit Ihnen über verlorene Jahre sprechen. Ich würde gern mit Ihnen darüber sprechen, wie der Unterschied ist zwischen dem Stil und der Sprache dort und im Kinderbuch. Ich gucke nur auf meine Uhr, ehrlich gesagt, und uns läuft die Zeit so sehr weg. Eine andere Frage, die auch wichtig ist, finde ich, die Sie auch in Ihrer Biografie thematisiert haben. Preußler hat Freundschaften gepflegt, und zwar die Freundschaften aus der Kindheit und auch aus der Kriegsgefangenschaft. Er war ja immer Netzwerker und kein Einzelgänger, wie so viele andere. Das war er auf jeden Fall und das merkt man auch. Er hatte einen Jugendfreund. Die Wege trennten sich 1938, also mit der deutschen Okkupation. Dieser Jugendfreund war jüdischer Abstammung und der Vater war Kommunist. In dem Moment, wo also das Münchner Abkommen da vorsah, dass eben die Gebiete, die man später eben das Sudetenland nannte, an Deutschland angeschlossen wurden, an das Deutsche Reich angeschlossen wurden, in dem Moment wusste dieser Junge, ich kann hier nicht bleiben, die ganze Familie. Und er konnte dann glücklicherweise nach England emigrieren. Und in den 80er Jahren hat dann Ottfried Preußer sich verstärkt seiner Kindheit wieder zugewandt und fand also die Adresse heraus von diesem Herbert Löwet und hat dann mit ihm eine Korrespondenz begonnen. Und diese Korrespondenz ist so wunderbar, weil man merkt, von beiden Seiten aus geht es überhaupt nicht um Aufrechnen und wer hat was gemacht, sondern die versuchen einfach, da wieder anzuknüpfen, wo sie als Kinder aufgehört hatten, als 15-jährige Jungs aufgehört hatten. Und Netzwerker, na klar, er hat in den 50er, 60er Jahren massiv sich mit anderen Schriftstellern, jugendliterarischen Schriftstellern zusammengeschlossen. Er wollte sogar eine Art Gruppe 47 der Kinderliteratur gründen. Mhm. Und Erich Kästner sollte da die Galionsfigur, sollte also den Hans-Werner Richter in der Kinderbuchwelt. Und so, nein, er hat da sich sehr breit aufgestellt. Im Jahr 2006 starb seine Frau Annelies. 2007 verließ er das gemeinsame Haus und zog an den Chiemsee in eine Seniorenresidenz, wo er 2013 starb. Wir haben es, glaube ich, heute eindrücklich gehört. Er hinterlässt ein wichtiges, ein schönes, ein umfangreiches Erbe. Tilman Spreckelsen, nun sind Sie in so eine ausführliche Recherche gegangen. Sie haben Ottfried Preußer studiert, sein ganzes Werk noch einmal gelesen. Was war für Sie die größte Überraschung? Zum einen war mir vollkommen unklar, wie umfangreich sein Werk für Erwachsene ist. Also da habe ich einfach im Familienarchiv sehr viel gesehen, was er zum Teil auch veröffentlicht hat. Kurzgeschichten, Romanen, Anfänge oder ein ausgeführter Roman sogar. Zweitens hat mich überrascht, wie stark er in den 60er Jahren als Brückenbauer zwischen Tschechien, also der Tschechoslowakei und Deutschland gewirkt hat, wie sehr er sich darum bemüht hat, tschechische Literatur nach Deutschland zu bringen. Ja, das waren eigentlich die größten. Das heißt, nein, eine große Überraschung, die kam mir bei der Wiederlektüre vom starken Vanya. Das ist ja ein Buch, was in einem Märchen Land, in einem russisch angehauchten Märchenreich spielt. Und an einer Stelle stieß ich auf eine Beschreibung und habe nur gedacht, das bildet den Bombenkrieg ab. Das bildet ab, wie man im Zweiten Weltkrieg, nachdem die Bomben mit Pfeifen und entsprechenden Geräuschen niedergegangen sind, wie man als allererstes die Keller räumt, um die Verschütteten zu bergen. Ja, solche Dinge, ja. Wir hören jetzt den Epilog aus der Biografie zum Abschluss unserer Veranstaltung. Der Mühlenweiher ist einer der schönsten Seen der deutschen Literatur. Grün und geheimnisvoll, glitzernd und bevölkert von der liebenswerten Wassermannfamilie, die sich in Mondnächten ans Ufer begibt, um die Nebelfrauen zur Harfenmusik des Wassermannsvaters tanzen zu sehen. Millionen Kinder sind mit Ottfried Preußlers erstem Kinderbuch »Der kleine Wassermann« aufgewachsen, das vor bald 70 Jahren erschienen ist und noch immer auf der ganzen Welt gelesen wird. Es erzählt von einer Familie, die mit jeder Wasserpflanze, mit jedem Fisch im Weiher vertraut ist und sich furchtlos in seinen Tiefen bewegt. Das Kind aber, das zu Beginn des Buches geboren wird, erobert sich seine Welt vom Weihergrund aus, von dem Haus aus Schilfhalmen, verputzt mit Schlamm. Und was das Kind auch anstellt, wohin sich der kleine Wassermann an der Seite seines Freundes, des Karpfen, Cyprinus, auch begibt, wir Leser wissen doch, dem Wassermann wird nichts geschehen, er ist in Sicherheit. Ottfried Preußler war ein guter Schwimmer von Kind an. Auch als Erwachsener besucht er mit seiner Familie oder mit Freunden gern die Badeseen in der Umgebung von Rosenheim, zum Beispiel den Chiemsee oder den Simssee ganz in der Nähe seines Hauses in Heidholzen. Wovon er niemandem erzählte, war die peinigende Angst, im Wasser plötzlich an eine herumtreibende menschliche Leiche zu stoßen. Eine Angst, die ihn begleitete, seit er 1944 auf dem chaotischen Rückzug der Wehrmacht von Bessarabien nach Westen den Prut durchschwimmen musste, in dem tote Pferde trieben und womöglich auch erschossene Soldaten. Es spricht manches dafür, dass das Schreiben für Preußler ein Weg war, sich von den Ängsten, die er aus den Erfahrungen von Krieg, Gefangenschaft und Vertreibung mitbrachte, nicht überwältigen zu lassen. Und dafür, dass er in seinen Büchern diesen Ängsten ins Auge blickte, dass er der Welt, die er erfahren hatte, eine andere gegenüberstellte und dabei, wie im starken Vanya und im Krabat, eine Verbindung zwischen beiden Welten herstellen konnte. Oder dass er den bedrohlichen Prut in den heimeligen Mühlenweiher verwandeln konnte, mit einer Erzählsprache, die noch heute ihresgleichen sucht. Der alleinige Grund für sein diszipliniertes, produktives und ungemein eigenständiges Schreiben war diese verstörende Erfahrung natürlich nicht. Sie ist auch keineswegs der einzige Schlüssel zum Verständnis seiner Werke. Seine umfassende Liebe zu seinem jungen Publikum spielt eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Seine immer wieder geäußerte Überzeugung, man solle als Autor den Kindern handwerklich das Beste bieten, zu dem man in der Lage sei, und sie mit Problemen verschonen, die sie noch nicht bewältigen können. Und schließlich seine Neugier darauf, was man mit traditionellen Stoffen, mit Märchenmotiven, Sagen oder den Gepflogenheiten des Kasperltheaters alles anfangen kann, wenn man sie sich produktiv und mit Blick auf sein Publikum anverwandelt. In einem seiner letzten Texte, enthalten in dem 2011 erschienenen Sammelband Winterzeit tief verschneit, den seine Tochter Regine Stiglohr herausgegeben hat, erzählt Ottfried Preußler ein weiteres Mal von der Weihnachtskrippe im Reichenberger Heimatmuseum Josef Preußlers. Alles ist wieder da. Die biblische Geschichte in einer nordböhmischen Szenerie, der Stall von Bethlehem unter Palmen, der Gloria-Engel, der über allem schwebt. Es gab Handwerksbetriebe und Wirtshäuser, da eine Windmühle auf dem Hügel, dort eine Glashütte in den Wald geschmiegt und darüber auf einem Bergrücken von Mauern und Türmen umgeben die heilige Stadt Jerusalem. Jedenfalls erzählt er in diesem Text davon, wie er selbst heimlich im Beisein des jüngeren Bruders Wolfhard die Mechanik der Krippe manipuliert, sodass alles schneller abläuft und dabei die eigentliche Wirkung verfehlt. Der Schmied trifft den Amboss nicht mehr und um Haaresbreite fällt der Mutter Gottes das Jesulein aus den Armen, weil der Esel wie wild geworden losrennt. Ich musste die Augen schließen, denn das ganze heilige Land fing heftig an zu wackeln und drohte, in sich zusammenzustürzen. Zum Glück sind keine ernsthaften Schäden zu beklagen. Von jetzt an geben sich Ottfried und Wolfhard Preußler unschuldig und verschränken brav die Hände hinter dem Rücken, wenn sie an die Krippe treten. Ihr Vater tut so, als hätte er nichts vom Eingreifen seines Ältesten in das Räderwerk bemerkt. Aber nach einiger Zeit ist das Personal der Krippe ergänzt. Im Gefolge des biblischen Königs Balthasar stehen nun zwei kleine Jungen, etwa in unserem Alter, mit etwas betretenen Gesichtern neben ihm. Ihre Hände hatten sie hinter dem Rücken verschränkt. Vielleicht erzählt Preußler hier eine Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat. Vielleicht aber geht es ihm dabei, ob real oder erfunden, um den flirrenden Übergang zwischen der Krippe, dem Autor und seinen Erzählungen. Ein Bereich, in dem das mechanische Wunderwerk ebenso Produkt der Fantasie ist, wie es zugleich diese anregt. Solange, bis sich schließlich der Autor in sein eigenes Werk versetzt und darin aufgeht, im Arsenal der Figuren zwischen Tradition und persönlicher Innovation. Ist es ein Zufall, dass er sich dabei als kleinen Jungen entwirft, schuldbewusst und doch in Gnaden unter das Gefolge der heiligen drei Könige aufgenommen, ein Zuschauer und Beteiligter zugleich? Wenn man sich jedenfalls Ottfried Preußler vorstellen möchte, wie er im Gewebe seiner Fantasie, das er mit Millionen seiner Leser teilt, verloren geht, dann ist diese literarische Krippe dafür ein guter Ort. Vereint sie doch mühelos Nordböhmen und Jerusalem, die engste Heimat und den weit entfernten Kosmos. Man kann in sich dabei nur zufrieden denken, aufgehoben, zu Hause. Vielen Dank. Sie hörten in der langen Nacht über Ottfried Preußler den gekürzten Mitschnitt der Vorstellung der Biografie Ottfried Preußler – Ein Leben in Geschichten von Tilman Spreckelsen, erschienen im Thienemann Verlag, die am 18. September 2023 im Literaturhaus in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Das Gespräch mit Tilman Spreckelsen führte Ute Wegmann, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.